Was stand am Anfang der Kultur? Was waren wohl die ersten kulturellen Ausdrucksformen, die der Mensch in der Geschichte seiner Menschwerdung gefunden hat? Wenn man darüber nachdenkt, kommt man vielleicht auf Höhlenmalereien oder auf einfache Holz- oder Steinskulpturen, bei denen Fundstücke zusammengestellt worden sind und die man vielleicht in einem Museum für Frühgeschichte schon einmal gesehen hat. Aber ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, der wahre Anfang des kulturellen Ausdrucks war das Singen. Da fehlen uns nur die Überlieferungen im Museum. Es gibt ja schließlich auch viele Tiere, die singen. Nicht nur Vögel oder Wale. Ich halte auch das Geschnatter von Affen, um mal auf unsere nächsten tierischen Verwandten zu gucken, ebenso für ein Sprechen wie ein Singen. Auf jeden Fall steht am Anfang unserer persönlichen kulturellen Entwicklung als Menschen die Stimme. Die der Mutter, schon vor der Geburt, und dann auch unsere eigene, sobald wir den Mutterleib verlassen haben. Und dann gibt es, stimmlich gesehen, kein Halten mehr und wir schreien, schnattern und singen uns durch unser Leben und finden vielleicht auch so einen Weg zur Musik. Die Landesmusikräte haben zumindest die Stimme zum Instrument des Jahres gekürt. Lustiges, Staunenswertes und Animierendes über das Singen gibt es in der langen Nacht zu entdecken. Ich bin sicher, dass Sie nach dem Hören singen möchten. Mindestens unter der Dusche und vielleicht ja auch im Chor oder bei einem Mitsingkonzert. Aber wahrscheinlich schon während der Sendung, denn da gibt es diese Probe. Nein, das verrate ich Ihnen noch nicht. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über die Geschichte des Gesangs von Jürgen König. Und überprüfen Sie den Titel unserer Sendung. Der Titel geworden ist, weil alle Gesprächspartner unisono es so gesagt haben. Singen macht glücklich. Mein Name ist Hans-Dieter Almendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die wirklich interessante Geschichte der Hausfrau in Deutschland. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together dancing cheek to cheek. So leicht wie Fred Astaire singt, mag sich fühlen, wer verliebt ist, himmlisch verliebt, wie man so sagt, auf allen Wolken schwebend, Heaven, I'm in Heaven. Nicht nur macht Singen glücklich, auch umgekehrt fängt, wer glücklich ist, leicht zu singen an. Heaven, I'm in Heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Eine Geschichte des Gesangs wollen wir Ihnen heute erzählen, die versucht, bis in die Tiefen der Vorzeit zurückzuschauen. Wir werden Orpheus, den mythischen Sänger, treffen, werden ihm durch die Jahrhunderte immer wieder begegnen. Von den Gebetsgesängen der Turkvölker vor 6000 Jahren wollen wir erzählen, werden hineinhören in die Einsamkeit klösterlicher Gesänge, in die barocke Pracht des Kastratengesangs, Liedersammlern und Sammlerinnen werden wir begegnen. Wir möchten Koloraturkapriolen des romantischen Belcanto schlagen, der mit Inbrunst gepflegten Waldes- und Wanderlust deutscher Männergesangsvereine nachgehen. Wir werden Arbeiterlieder singen, Mitsingkonzerte besuchen und auch einen der rund 60.000 Chöre, die es in Deutschland gibt. Sie singen rund 300.000 Konzerte im Jahr. Statistisch gesehen wären das an jedem Tag über 800 Konzerte, die Fangesänge in den Stadien nicht mitgezählt. Mit alledem versucht diese lange Nacht eine Art Philosophie des Singens zu entwerfen, das nicht einfach nur glücklich machen kann, sondern viel mehr. Es kann Protest und Widerstand ausdrücken, Zusammenhalt stiften und Hoffnung schenken. Und es kann auch, in der Ukraine ist es gerade zu sehen, helfen zu überleben. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Es sei hier noch eine Bemerkung in eigener Sache gestattet. Diese Geschichte des Gesangs, die wir versuchen zu erzählen, ist nicht nur unvollständig, sondern wird auch sehr eigenwillig erzählt. Dafür bitte ich um Nachsicht. Wenn ich auch glaube, dass es unumgänglich ist, würde jemand anderes diese Geschichte erzählen, würde sie oder er andere Beispiele auswählen, andere Akzente setzen, auf andere Weise wiederum unvollständig und eigenwillig. Erstes Kapitel. Singen macht glücklich. Singen macht glücklich, sagen jedenfalls viele. Singen macht glücklich. Jeder singt gerne unter der Dusche. Da muss man einfach lächeln danach. Ja, ich trelle vor mich hin. Aber warum? Warum singt man unter der Dusche und muss auch noch lächeln danach? Vielleicht liegt es ja am warmen Wasser. Man ist plötzlich entspannt, alle Sorgen, überhaupt die ganze Umgebung ist auf einmal wie weggezaubert. Niemand mehr da, so scheint es, die oder der uns hören könnte. Man steht unter der Dusche, genießt das warme Wasser, macht die Augen zu und oft genug, wie von alleine, fängt man an zu singen. Beim Singen im Bad gibt's meistens Nachhall. Das macht die Stimme voller, kräftiger, angenehmer, was zum Wohlbehagen beiträgt. Und das Schönste bei alledem, es ist völlig egal, ob man richtig singt oder falsch. Man fühlt sich gänzlich unbeobachtet. Kein Gedanke daran, dass das, was man da gerade von sich gibt, auch peinlich sein könnte. Vergessen sind Zeit und Raum. Das sind kurze Momente vollkommenen Glücks. Einfach drauf loszusingen macht in Gemeinschaft noch viel mehr Spaß. Zumal, wenn es auch dort ziemlich egal ist, ob es auch die gewünschten Töne sind, die da getroffen werden. Die Tradition des Wirtshaussingens, die es in Deutschland mal gab, schien ja mehr oder weniger erloschen. Auffällig ist aber, dass die Zahl sogenannter Mitsingkonzerte seit rund 20 Jahren Land auf Land ab kontinuierlich ansteigt. Sie finden in großen Hallen statt, in Bars oder Clubs, in Berlin zum Beispiel im Artstalker, das geführt wird von Jennifer Spruss, kurz Jenny genannt. Wir haben sie eben schon gehört, jene Jenny, die immer unter der Dusche singt und sich dabei glücklich fühlt. Jenny hatte vor Jahren die Idee zu den Mitsingkonzerten und die Leute kamen und sangen bei so ziemlich allem mit, was sich nur singen lässt. Querbeet. Pop, Rock, Schlager, aber halt auch mal ein bisschen deftiger, richtig AC/DC, darf dann richtig gegrölt werden. Ja, querbeet. Es soll auch jeder mitsingen dürfen. Und da soll auch keiner die Nase rümpfen und sagen, du kannst ja gar nicht singen oder das ist ja krumm und schief. Sondern jeder soll mitsingen dürfen und ist auch eigentlich ein kleines Muss. Die meisten, also nicht die meisten, alle gehen hier mit einem fetten Strahlen auch raus. Singen macht glücklich. Animiert werden die regelmäßigen Konzerte vom Duo Sing Sing, alias Dorle und Achim. Mit diversen Instrumenten und Gesang geht es, wie Achim zu Konzertbeginn beschreibt, um nicht weniger als eine allumfassende Ausschüttung von Glückshormonen. Es geht darum, dass ihr ganz viel Lärm macht und wir eigentlich relativ wenig tun hier oben. Das Motto ist, lasst die Töne frei. Das heißt, wir wollen auch die schiefen Töne hören. Hier gibt es etwas nicht, das ist Scham, gibt es nicht. Wir bitten euch auf die falschen Töne. Die brauchen wir. Ja. An schiefen Tönen herrscht dann auch kein Mangel. Schnell kommt die Party in Schwung. Die Liedtexte werden per Beamer an diverse Wände geworfen. Das ist gut für die Strophen. Mein Schrei greift man nach der ganzen Welt. Den Refrain kennen die meisten sowieso schon in- und auswendig. Wenn sie mögen, singen sie gerne mit. Etwa 80 Gäste singen da gemeinsam im Berliner Club Art Stalker. Gekommen sind sie meist zu zwei, zu dritt oder zu viert. Doch das gemeinsame Singen hebt das anfängliche Fremdeln mehr oder weniger sofort auf. Man lernt sich kennen, es wird schnell auch viel und gemeinsam gelacht. Singen scheint tatsächlich glücklich zu machen. Weil es Leute zusammenbringt und weil in diesem Ort es fast egal ist, ob man gut singt oder nicht gut singt. Es ist so entspannt. Es ist nicht so, das ist nicht wie im Beruf. Man muss nicht immer so darauf achten, dass man gut ist, sondern hier geht es um Spaß. Mehr Stimmen im Ohr, das fühlt sich halt gemeinschaftlich an. Genau. Fehler sind zugelassen. Absolut, sie sind, glaube ich, sogar erwünscht. Die Möglichkeit, ohne jedes Unbehagen oder gar Angst Fehler machen zu dürfen, scheint besonders wichtig zu sein. Wen man bei solchen Mitsingkonzerten auch fragt, davon sprechen fast alle. Ja, und beim gemeinsamen Singen stellt man halt auch fest, dass andere genauso falsch, nicht richtig, neben dem Ton liegen wie man selber. Und dann macht es halt noch mal mehr Spaß, weil man merkt, andere sind genauso unperfekt wie man selber. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich singe auch laut und gerne und falsch, aber mit viel Enthusiasmus. Es macht gute Laune. Also ich singe sonst hauptsächlich laut und falsch allein im Auto. Aber hier kann ich das auch laut und falsch unter Leuten tun. Und auch wer gar nicht singen kann oder besser, wer meint, nicht singen zu können, vielleicht weil andere das mal so gesagt haben, kann sich beim gemeinschaftlichen Singen plötzlich richtig wohlfühlen und manches Trauma aus der Schulzeit noch überwinden. Auch wenn man nicht selber singen kann, ist es halt einfach so dieses... Es bleibt irgendwo eine Melodie da, Melodien bewegen und die verbinden uns einfach miteinander. Also ich habe in der Schule an einer Musical-AG mitgearbeitet, ne, und hatte da dann irgendwann so eine Aufgabe, eine Terz zu singen. Das habe ich nicht hingekriegt und mein Lehrer sagte mir damals, du tust am besten nur, als ob du singst. Und das war wirklich eine sehr, sehr prägende Geschichte und deswegen bin ich unglaublich dankbar für solche Veranstaltungen, die mir geholfen haben, wieder zu meiner Stimme zurückzufinden, zu sagen, ich treffe nicht jeden Ton, aber es ist scheißegal. Es macht Spaß und es ist eine Gemeinschaftsgeschichte. Woher mag diese gemeinschaftsstiftende Kraft des Singens kommen? Das ist metaphysisch, das ist nicht greifbar, das ist ein großes Geheimnis. Es ist die Energie einfach. Es ist wie früher am Feuer sitzen und sich Geschichten erzählen, nur dass man es zusammentut. Und das ist, glaube ich, die Kraft dahinter so. Also wenn Leute so viel miteinander tun und alle richtig loslegen, sich trauen, auch die, die sonst wirklich nur unter der Dusche singen, dann macht das ganz viel, das befreit die Leute echt. Man sieht hier ganz häufig, dass die Tränen fließen. Wir hatten auch schon Leute, die rausgegangen sind, weil sie Liebeskummer hatten und ein Lied gespielt wurde, was sie an Liebeskummer erinnert hatte, die es nicht ertragen haben. Also es fasst einen wirklich tief an. Einfach so Fehler machen zu dürfen, ist das eine. Das andere, mindestens so wichtige, scheint zu sein, frei heraus Gefühle zeigen zu dürfen. Die Musiker des Duos Sing Sing, Dorle und Achim, nehmen diesen Wunsch ausgesprochen ernst. Wir sind tatsächlich auch auf der Suche nach den großen Gefühlen. Weil die hervorzukitzeln, die zu erleben und diese Gänsehaut zu haben, ich bin ja nicht DJ irgendwas, sondern ich will, dass die Leute auch rauskommen aus sich. Und das tun sie eigentlich nur, wenn man sie ein bisschen fordert, unsere Erfahrung. Das geht beim Singen am schönsten. Und tatsächlich ist es auch so, wir haben zum Beispiel Major Tom mal gespielt. Und da kamen Leute auf uns zu und sagten, ich habe den Text noch nie so gehört. Wenn sie ihn lesen vom Beamer, dann sagen sie, das habe ich noch nie darauf geachtet, dass der ja alleine im Weltall umkommt und dass es so tragisch ist. Also die Leute erleben das dann auch auf eine andere Art. Ja. Steht das Raumschiff Das Schöne am Singen, möchte man meinen, ist, dass es so einfach ist. Jeder kann singen. Naja, stimmt natürlich nicht. Oder doch? Irgendwie stimmt es schon, jeder kann singen. Wie es dann klingt, das ist die Frage. Ob die Töne zueinander passen, sich einfügen in die Systeme von Dur- und Molltonarten, die wir kennen. Aber im Kern ist das Singen dem Menschen ureigen. Jeder kann singen. Die Stimme und das Hören begleiten uns schon lange vor der Geburt. Das erste Sinnesorgan, das der Mensch ausbildet, in der 25. Woche der Schwangerschaft, ist das Ohr. Und das Erste, was der Mensch in seinem Leben hört, ist, in der Regel jedenfalls, die Stimme der Mutter. Und was macht das Neugeborene sogleich? Es erhebt die Stimme. Es schreit. Oder? Schreit es wirklich? Wer weiß, womöglich singt es. Im Grunde ist das Auslegungssache, singt ein Baby oder spricht ein Baby. Insofern würde ich sagen, jeder Mensch singt, sobald er anfängt, sich lautlich zu äußern. Das hat dann natürlich noch nichts damit zu tun, was wir jetzt unter Kunstmusik uns vorstellen, aber trotzdem ist es Singen. Friederike Stamer ist Professorin für Kinder- und Jugendchorleitung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Und sie leitet den Mädchenchor der Singakademie zu Berlin. Gerade wenn in den Familien gesungen wird, dann hat die Singfähigkeit in der Gesellschaft eine Chance, verbessert zu werden. Was, nebenbei bemerkt, auch manche Gäste des Mitsingkonzerts ansprachen, das Singen wieder in die Familie tragen zu wollen. Weil Singen Spaß macht und man singt ja sonst so wenig. Ich habe Geburtstag demnächst und da könnte ich mir das gut vorstellen auf der Party, dass da auch die Leute auftreten. Unsere Enkel sind dabei und wir wollen ihnen eigentlich auch beibringen, dass man uns schon mit jungen Jahren singt und dass das auch dazugehört. Gong, gong, gong, miam, miam, miam. Sie können gerne mitsingen. Miam, miam, miam, ding, ding, ding, nur weiter so, das ist sehr gut für die Stimme. Ding, ding, ding, summ, summ, summ. Klingt es, wenn der Kirchenchor von Baskamp sich einsingt, geleitet von Insa, die eigentlich Lehrerin ist. Es gab früher unsere vorletzten Pastoren, die hier 30 Jahre waren. Die hatten viele Chöre, Kinderchor, Jugendchor, Kirchenchor und so weiter. Und als die weg waren, gab es halt nachher nur noch den Kirchenchor. Der hat sich dann wieder so ein bisschen etabliert, da gab es eine neue Leitung. Und alles andere war dann halt weg vom Fenster, weil die Pastoren nicht mehr da waren. Und dann haben wir irgendwie gedacht, so schade. Und haben mit ein paar Leuten für Weihnachten? Ja, genau. Da haben wir für Weihnachten mit ein paar Leuten uns zusammengesetzt und ein, zwei Stücke eingeübt für einen Gottesdienst, weil wir das so schön fanden immer. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Zur Probe bringt man auch die kleinen Kinder mit. Klar, warum auch nicht? Baskamp hat 783 Einwohner und liegt südlich der Elbe zwischen Tosterglope und Blekede in Niedersachsen. Es ist noch nicht zu Ende, sie können noch weiter singen, ihre Stimme ölen, ding, ding, ding, dam, dam, dam. Aber gleich haben wir es geschafft. Zweites Kapitel. Singen von innen betrachtet. Singen ist etwas sehr Körperliches, Elementares auch. Ihm zugrunde liegt das Atmen. Ein Gehör ist nötig und ein sehr komplizierter Muskelapparat. Wir haben ja ein Tonproduktionswerkzeug sozusagen in unserem Körper. Im Kehlkopf sitzen die Stimmlippen, die in Schwingungen versetzt werden. Und das werden sie, indem der Atem auf die Stimmlippen trifft. Und dann ist das ein komplizierter Prozess. Wer schon mal von dem Bernoulli-Effekt gehört hat, der spielt da eine wichtige Rolle. Für den Fall, dass Ihnen der Bernoulli-Effekt nicht so geläufig ist wie Friederike Stamer von der Berliner Singakademie, der Bernoulli-Effekt besagt, dass der Druck in einem Strömungsmedium abnimmt, sobald die Geschwindigkeit der Strömung steigt. Im Kehlkopf sitzen die Stimmlippen, die in Schwingungen versetzt werden. Und das werden sie, indem der Atem auf die Stimmlippen trifft. Und insofern wird eben im Kehlkopf dieser Grundton produziert. Und dieser Klang wandert dann durch, im gesangspädagogischen Jargon sagen wir Ansatzräume, die Resonanzräume über den Stimmlippen. Das sind zum Beispiel der Hals, der Rachen, der Mund, die Nase. Und durch diese Resonanzräume wird der Ton geformt und tritt dann aus dem Menschen heraus in der Form, wie wir ihn wahrnehmen. Die Stimme ist also einerseits ein Organ, andererseits ist sie aber auch etwas kaum Greifbares. Auf einem Luftstrom weht der gesungene Ton dahin, weht hinaus in die Welt. Die Stimme ist auf jeden Fall etwas Flüchtiges und vielleicht ist auch gerade deswegen das so berührend, dass es sozusagen ein Schatz ist, den wir nicht festhalten können. Diesen Schatz trotzdem festzuhalten, das ist oft das große Interesse von Sängerinnen und Sängern in Laienchören. Wenn sie nach monatelanger Probenarbeit ein Konzert singen, wird so gut wie immer der Wunsch geäußert, das Konzert möge doch aufgenommen werden, zur Erinnerung. Doch die, die den Chor dirigieren, sind davon in aller Regel wenig begeistert. Man kann den Klang dann vielleicht aufnehmen, aber die Emotionalität, die Atmosphäre, die in dem Konzert herrschte, ganz viele Faktoren kann man nicht in der Aufnahme wiedergeben. Und insofern sind Aufnahmen eigentlich ein sehr unzureichendes Bild von dem, was im Konzert live erschaffen wurde. Die Atmosphäre beim gemeinschaftlichen Singen, das Flüchtige des Klanges, das Empfindliche der Stimme, die auf Gefühle reagiert, überhaupt auf alle möglichen Einflüsse. Als Instrument unterscheidet sich die Stimme sehr von anderen Musikinstrumenten. Wir erleben sie körperlich und jeden Tag anders. Morgens ist sie manchmal nicht da und muss erst nach und nach zum Leben erweckt werden. Die Stimmlippen, das ist ein sehr fein abgestimmtes, kleines Organ. Und damit es optimal funktionieren kann, müssen eben die, zum Beispiel die Schleimhäute in guter Verfassung sein. Unsere Hormone haben einen großen Einfluss darauf, wie die Stimme klingt. Und gleichzeitig äußert sich natürlich in der Stimme auch die Stimmung. Wahrscheinlich hängen diese Worte nicht von ganz ungefähr miteinander zusammen, so dass wir ja oft schon, wenn wir jemanden sprechen hören, sofort hören, was los ist. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, ob man sich bei Stimme fühlt oder nicht. Der Kirchenchor aus Barskamp ist inzwischen mit dem Einsingen bei der Sonne angekommen. Letztendlich, genauso wie beim Sport machen, sind die Stimmlippen und auch die gesamte Kehlkopfmuskulatur und die ganze Atem- und Atemhilfsmuskulatur, die ja für die Bereitstellung des Atems notwendig ist, das sind ja alles Muskeln, die wollen aufgewärmt werden. Ganz genauso wie alle Sportlerinnen und Sportler sich vor dem Sport eben aufwärmen. Das schützt alle beteiligten Muskulatursysteme, Organe und so weiter. Und gleichzeitig ist das Einsingen oder Aufwärmen aber auch immer eine Chance, an Technik zu arbeiten. Also Gesangstechnik kann man erlernen, kann man verfeinern. Wie die Sonne am Himmel hochsteigt, klettert auch die Stimme in die Höhe. Wieso? und genauso wie vielleicht ein Pianist zunächst Tonleitern auf dem Klavier üben würde, um die Finger aufzuwärmen, aber natürlich auch um Geläufigkeit zu trainieren, unter anderem, oder seinen Anschlag zu verbessern. Genauso üben wir auch Gesangstechnik und das passiert unter anderem im Einsingen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich mit Menschen singe, dass es vielen Menschen wahnsinnig gut tut und auch mir persönlich. Das kann sehr, sehr befreiend wirken. Interessant ist, dass wer singt, dabei so gut wie nie seine ganze Stimme benutzt, sondern faul ist, stimmfaul und nur das benutzt, was einfach zu haben ist. Die Frage ist ja, was ist die ganze Stimme? Die ganze Stimme könnte zum Beispiel den Ambitus betreffen. Wie tief kann ich singen? Wie hoch kann ich singen? Da ist schon mal sehr wahrscheinlich, dass die allermeisten Menschen den Ambitus nicht ausschöpfen, sondern eher in bequemer Lage singen. Je ausgebildeter man wird, umso mehr kann das eben sein, dass man vielleicht auch an die Grenzen des Ambitus geht. Aber normalerweise würden wir ja, wenn wir ein Lied ganz unbefangen anstimmen, immer da singen, wo es uns leicht fällt sozusagen. Die ganze Stimme zu nutzen kann auch in Bezug auf die Dynamik, also die Lautstärke sein. Manche Menschen sind vielleicht von Natur aus eher zurückhaltend und reden oder singen daher lieber leiser. Aber eigentlich hätten sie die Stimme dazu, auch sich viel lauter zu äußern. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Stimmen klingen sehr unterschiedlich. Warum eigentlich? Es gibt so viele verschiedene Stimmen, wie es Menschen auf der Welt gibt, genauso wie wir auch alle unterschiedlich aussehen. Die Grundform des Stimmaufbaus ist natürlich bei allen Menschen mehr oder weniger gleich, aber die konkrete Ausprägung, wie dick, wie lang sind die Stimmlippen, wie groß ist der Kehlkopf, wie sind die Ansatzräume gebaut, Nase, Mund, Rachen. Das ist individuell bei jedem Menschen und die bestimmen einerseits, wie der Grundton ist, der produziert wird, und andererseits auch, wie die klangliche Überformung ist. Niemand liebt dich so wie ich bin auf der Welt, ja nur für dich. Diese Augen, diese Lippen, sie sind dein, mein ganzes Glück, bist du allein. Und es ist okay, alles auf dem Weg, und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht, und der Mensch heißt Mensch, weil er vergibt, und weil er lacht und weil er lebt, du willst Gleichzeitig können wir aufs Schönste mit unserer Stimme spielen. Wir können als Hund auftreten oder als Schwein oder als, sagen wir, Norddeutscher, der sich verlaufen hat. Ist das hier schon der Hauptbahnhof oder wie kommen wir da hin? Und so weiter. Die vier verschiedenen Stimmlagen wiederum, Sopran, Alt, Tenor, Bass, sie scheinen naturgegeben zu sein, eine physische Gegebenheit, oder nicht? Wäre das vielleicht auch nur ein Übereinkommen, eine Konvention? Dass sie so klar in vier Kategorien unterteilt werden, das ist eine Konvention oder vielleicht auch eine Notwendigkeit in der Musik. Wenn ich zum Beispiel einen vierstimmigen Satz schreiben möchte, meinen Chor in vier Gruppen zusammenzufassen. Aber dass es tiefe und hohe Stimmen und alles dazwischen gibt, ganz plakativ gesagt, hängt die Länge der Stimmlippen damit zusammen, wie tief ich vor allem singen kann. Die einzelnen unterschiedlichen Stimmen zu einem Gemeinschaftsklang zusammenzuführen, dazu gibt es musikalische Hilfsmittel und Techniken. Doch wo schon bei der einzelnen Stimme immer auch etwas Gefühl mitschwingt, da ist, wenn viele zusammensingen, umso mehr auf das Atmosphärische zu achten. Auch das kann man üben, trainieren. Und dennoch braucht es, damit ein Chor wirklich gut klingt, immer auch ein kleines, letztlich nicht genau zu bestimmendes Mehr, eine Art inneres Miteinander. Friederike Stamer, Professorin für Kinder- und Jugendchorleitung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, sie beschreibt es so. Natürlich versuchen wir immer an Homogenität der Stimmen untereinander zu arbeiten, was zum Beispiel über Angleichung der Vokale passiert, rhythmischer Präzision, intonatorischer Präzision. Alle diese Parameter sind wichtig, damit sich Musik gut zusammenfügen kann. Und dann hat es aber wahrscheinlich auch eine metaphysische Ebene. Die Stimmung untereinander muss stimmen. Also wir müssen gemeinsam miteinander klingen wollen oder das auch ja, wirklich gemeinschaftlich erleben. So etwas erlebten Friederike Stamer und der Mädchenchor der Berliner Singakademie während der Corona-Pandemie. Für mich gab es einen sehr berührenden Moment, als wir nach monatelanger Abstinenz vom Singen und dann einigen ersten Singversuchen im Freien zum ersten Mal wieder in einem geschlossenen Raum, nämlich in der Elisabethkirche, zusammen singen durften. Und es gab strenge Auflagen, wie dicht wir aneinander stehen dürfen, 1,5 Meter Abstand. Dadurch war die Kirche bis auf den letzten Meter gefüllt. Und gleichzeitig stellte sich aber ein, dass alle so beseelt und erfüllt davon waren, wieder miteinander singen zu können, dass ich das Gefühl hatte, die Gruppe kommt so gut zusammen, musikalisch, sängerisch, stimmlich und vielleicht auch menschlich, wie ich es davor selten erlebt habe und das eben trotz dieser großen Abstände. Und jetzt ist es an der Zeit, etwas zurückzuschauen, so nach dem Motto, wie alles begann. Vögel wie du und ich. Sie kennen. Der Evolutionsbiologe Charles Darwin hatte beobachtet, dass bei den Vögeln die guten Sänger gegenüber nicht so guten erhebliche Vorteile bei der Partnerwahl hatten. Und er schloss daraus, dass ihr Gesang auf die Werberufe der Vögel während der Paarungszeit zurückgeht. Nun ja, ob das bei den Menschen auch so war, man weiß es nicht. Es ist ja die Frage, was wir vom Anfang generell wissen. Wir wissen, das muss man gleich am Anfang sagen, eigentlich nichts über die Ursprünge der Sangeskunst, der Liedkunst und der Lyrik. Man kann im Nachhinein bestimmte Dinge so herausfiltrieren. Und Orpheus, der Sänger, das Lied, das findet sich ja bei den ersten griechischen Texten und es erste, was wir an großen antiken Texten kennen, ist Homer, von dem wir eigentlich alles beziehen. Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Helmut Böttiger ist auf der Suche nach Orpheus, jener mythischen Gestalt der griechischen Antike. Orpheus, der mit seinem Gesang nicht nur die Menschen beeindruckte, sondern auch Tiere und Pflanzen, Steine sogar, Nymphen und Sirenen, Göttinnen und Götter.

in Indien, in China. Der gesamte Bereich Ostasien, China, Korea, Japan etwas später in dem Bereich, hat das auch schon sehr früh stattgefunden. Im Prinzip überall da, wo sie höfische Kulturen hatten und Musik als Repräsentationsausdrucksform oder als Repräsentationsmittel genutzt wurde, da werden sie dann auch eine Form von Professionalisierung haben. Es gab dann so etwas wie Hofmusiker. Leute, die angestellt waren, die davon leben konnten und dann auch eine entsprechende Ausprägung des Repertoires erarbeitet haben. Wie das frühe Singen geklungen haben mag, das ist nicht zu rekonstruieren. Es gibt aber Musik, sehr alte Musik, die bis heute weiterlebt, natürlich immer wieder verändert wurde, dem Zeitgeschmack angepasst, doch im Kern kann sie tausende Jahre alt sein. Pakistanische Sänger Shafkat Ali Khan, dessen Musik in der Sufi-Tradition verwurzelt ist. Sufismus oder auch das Sufitum, das sind Strömungen zur geistlichen Orientierung. Eine spirituelle Bewegung, die sich heute als zum Islam gehörig fühlt, dabei aber weitaus älter ist. Feride Funda Genchaslan, Vorsitzende des Sufi-Zentrums Rabbania, erzählt, viele Sufi-Orden seien in Anatolien entstanden. Bei den Turkvölkern habe es schon vor rund 6000 Jahren eine Art Musiktherapie gegeben. Die alten Ozan-Sänger, und das sind nicht Sänger, das sind Heilige, als Heilige verehrt worden, noch vor islamischer Zeit bei den Türken. Sie hatten eine Verbindung zum Himmlischen, zu der himmlischen Gottheit Tengri, und haben die Schöpfungslegende auch als Medizinkranken mit Kopus, einem Saiteninstrument, vorgesungen. Das ist ein Heilmittel, das ist aber auch ein Mittel, um die Menschen zu motivieren, glaubensstark zu sein, Lebensfreude zu empfinden oder Kampfbereitschaft zu haben, nicht wahr, wenn es darum ging, weiterzuziehen und Länder zu erobern. Und die Musik, die Melodie, die bestimmte Wallungen im Körper des Menschen erzeugen können, die können einen motivieren und antreiben. Und so wurden sie schon vor Tausenden von Jahren, die Musiktherapie der Türken, also der Turkvölker, geht zurück bis auf 6000 Jahre, wurde das schon praktiziert. Shafkat Ali Khan, wir werden ihm wieder begegnen, genau wie Feride Funda Genchaslan. Doch noch sind wir in unserer Erzählung nicht so weit. Auf unserer Suche nach Orpheus sind wir etwas vom Wege abgekommen, haben von den Vögeln und den Anfängen des Singens gehört, von Sängern, die schon vor tausenden Jahren als Heilige verehrt wurden. Nun wird es Zeit für seinen ersten Auftritt. Für ihn, den ersten Sänger, von dem die abendländische Kultur weiß und der gleich nicht nur ein Jahrhundert, sondern ein Jahrtausendsänger wurde. Viertes Kapitel: Singen mit Orpheus. Mit dem griechischen Orpheus-Mythos beginnt im Grunde unsere abendländische Vorstellung davon, was Sprache und künstlerischer Ausdruck ist und vermag. Der Sänger Orpheus, dessen junge Frau Eurydike kurz nach der Hochzeit an einem Schlangenbiss stirbt, Orpheus, der mit den Göttern hadert und sich aufmacht in die Unterwelt, um die Geliebte zurückzuholen. In seiner Sammlung klassischer Sagen erzählte Gustav Schwab den Fortgang der Geschichte so: Durch die Pforte der Unterwelt, bei dem Vorgebirge Tainaron auf dem Peloponnes, ging Orpheus hinab. Schaurig umschwebten die Schatten der Toten den Lebenden, aber er schritt mitten durch die Schrecknisse des Orkus, bis er vor den Thron des bleichen Hades und seiner strengen Gemahlin kam. Nun fasste er seine Leier und sang zu ihren innigen Klängen von seiner Liebe zu Eurydike, von dem gemeinsamen Glück, als sie vereint waren, und von seinem furchtbaren Schmerze, als sie in ihrer schönsten Jugend durch den Biss einer Natter von ihm gerissen wurde. Er ermahnte Persephone, sie möge an ihre eigene Liebe denken, die sie mit Hades verband, um seinen Gram zu ermessen, und flehte sie an, ihm die geliebte Gattin zurückzugeben oder ihn selbst für immer bei ihr unter den Toten zu lassen. So sang Orpheus. Die blutlosen Schatten horchten und weinten. Der unglückselige Tantalus griff nicht mehr nach den ewig vor ihm fließenden Wassern. Sisyphos vergaß seine Qual und hörte auf, den tückischen Felsblock bergan zu wälzen. Damals, so sagt man, rannen selbst von den Wangen der furchtbaren Eumeniden Tränen hernieder, und das düstere Herrscherpaar fühlte sich zum ersten Mal von Mitleid bewegt. »Gehe zurück zum Licht«, sprach die Totenkönigin. »Eurydike wird dir folgen. Aber wisse, wenn du dich nur mit einem einzigen Blick nach ihr umsiehst, ehe du das Tor der Unterwelt durchschritten hast, wirst du sie für immer verlieren.« Eilig stieg Orpheus den finsteren Weg empor, vom Grauen der Nacht umgeben. Manchmal verhielt er und lauschte, von unsäglicher Sehnsucht ergriffen, ob er nicht den Atemzug der Geliebten oder das Rauschen ihres Gewandes hörte. Aber still, totenstill war alles um ihn her. Von Angst und Liebe überwältigt, wagt er es schließlich, einen schnellen Blick zurückzuwerfen. O Jammer! Da schwebte Eurydike, die Augen traurig und liebevoll auf ihn gerichtet, zurück in die schaurige Tiefe. Verzweifelt streckt er die Arme nach der Entschwindenden. Umsonst. Ach, ich habe sie verloren, all mein Glück ist nun dahin. Wär, oh wär ich nie geboren, weh, dass ich auf Erden bin. So ließ Christoph Willibald Gluck im 18. Jahrhundert seinen Orpheus klagen, und seine Oper war schon die 13. Vertonung der tragischen Geschichte, und auch sie rührte ihr Publikum zu Tränen. Wir werden Orpheus wieder treffen. Zu überleben. Die ukrainische Liedersammlerin Mariana Sadowska. Erster Teil. Ich fange an zu fragen Menschen. Ich frage, okay, gibt es hier jemanden, der alte Lieder kennt? Und damals und immer noch, das war so, dass man hat das Gefühl, die Frauen warten, bis die für jemanden singen können. Die freuen sich total und die beschenken sehr reichlich mit Liedern und Geschichten. Marianna Sadowska ist Sängerin, Schauspielerin, Komponistin. Sie spielt viele Instrumente. Mit ihren Konzerten, Multimedia-Performances und Musiktheaterproduktionen ist sie international bekannt geworden. In Lviv geboren, wohnt Marianna Sadowska seit längerem in Köln, reist aber nach wie vor und seit über 30 Jahren noch durch die entlegensten Landstriche der Ukraine und sammelt dort Lieder und Rituale, Geschichten und Legenden. Ich suche schon gezielt. Ich war noch sehr jung, als ich entdeckt habe, diese ganz besondere und sehr wunderbare und tiefe, echte ukrainische Kultur. Ich habe Sachen ausgeliehen. Ich hatte nicht mal Kamera oder Aufnahmegerät. Und ich bin als Erste in den Norden der Ukraine gereist, auf die Grenze mit Belarus, Tschernobyl-Zone 2 ist das. Es ist ein Gebiet, Polisse, also Waldgebiet. Das ist zum Beispiel ein Gebiet, wo die älteste und archaischste Gesänge und Rituale überlebt haben. Heiligste Gesänge und Rituale aus vorchristlicher Zeit, die noch im 21. Jahrhundert verehrt und gesungen werden. Dieses Gebet ist ein bisschen märchenhaft. Wenn Sie da sind, dann werden Sie Informationen kriegen, dass an diesem Tag darf man nicht in den Wald gehen, weil da nämlich die Rusalki gerade Zeit feiern und ist gefährlich für uns Menschen. Und Rusalki, das sind so wie Nymphen, also Geister, Frauengeister, die im Wald oder auf die Felder leben oder in Wasser auch. Für mich damals, das war so diese absolut märchenhafte und sehr spannende und sehr besondere Welt. Und genau, so ist das angefangen, so ist das bis heute. Wo die Lieder herkommen, wie sie entstanden sind, wo sie aufbewahrt wurden, niemand weiß es. Wenn man gefragt hat, zum Beispiel, woher haben Sie diese Lieder, wer hat die beigebracht, dann sehr oft war Antwort, naja, meine Mama hat immer gesungen oder meine Eltern haben gesungen. Das war tatsächlich diese Tradition, die weiter und weiter gegangen ist. Ich bin im Stadt aufgewachsen, ich hatte nichts mit ländlicher Kultur zu tun bis dahin, aber das war für mich so eine Entdeckung, dass das zu meinem Beruf geworden ist. Ich bin Sängerin geworden und viele, viele junge Leute aus den Städten immer wieder entdecken für sich diese Kraft und diese Tiefe, diese Kultur. Und jetzt in der Ukraine ist eine riesige Szene und Leute lernen die Lieder und singen und performen und Tänze. Das ist sehr lebendige Kultur. Das ist sehr lebendige Kultur, obwohl die zu vorchristlichen Zeiten reicht. Auch Marianna Sadowska wird uns durch die lange Nacht begleiten. Hier singt sie Kupala, das heißt Mitsommernacht. Ein Lied, das die kürzeste und die heißeste Nacht des Jahres feiert. Die Nacht der Liebe, wenn die Erde zittert und die Sonne auf dem Meer tanzt. Byzantinischer Psalm, etwa aus dem 7. Jahrhundert, ebenso gesprochen wie gesungen. Gesang und Dichtung waren von der Antike bis zum Mittelalter untrennbar miteinander verbunden. Warum? Musik lässt sich ein 36-stimmiger Chor vorstellen und dass er einem Papst die Zornesröte ins Gesicht trieb? Wie kam man eines Tages auf die Idee, Theaterstücke aufzuführen, aber die Figuren dabei nicht sprechen, sondern singen zu lassen? Und warum erfreut sich diese, bis zu einem gewissen Grad doch absurde Kunst, wo man bei der Zerstörung einer Stadt Arietten singen und um ein Grab tanzen muss? So hat es Voltaire spöttisch formuliert. Warum erfreut sie sich bis heute solcher Beliebtheit? Warum muss, wer hauptberuflich singt, auf so vieles verzichten und ist doch trotz großer und oft genug täglicher Entbehrungen immer noch überglücklich mit dem Beruf? Und warum können Kinder in allen Sprachen und fast von alleine singen? Morgenkreis wird gesungen und zu jeder Festivität wie Geburtstagen wird gesungen. Oder wenn wir ein gewisses Thema bearbeiten, da haben wir immer ein Liedchen zu. Das hilft erstens, sich einzugewöhnen. Das bringt einen Rhythmus ins Leben und tut gut. Marleen Remme unterrichtet an einer Europaschule in Brüssel. Die Kinder in ihren Klassen singen, wie eben gehört, tschechische Kinderlieder, aber auch spanische. Oder griechische. Oder japanische. Bei uns an der Schule wird viel gesungen, auch in allen Abteilungen. Wir haben ja unterschiedliche Sprachen und singen auch unterschiedliche Lieder in unterschiedlichen Sprachen. Und die Gruppen vermischen sich. Es gehört zum Alltag dazu, dass also die Sprache auch über das Singen gelernt wird. Das ist natürlich immer geprägt von der Kultur, wo sie herkommen. Die bringen praktisch darüber auch ihre Kultur mit und bringen es auch rüber. Auch deutsche Lieder werden natürlich gesungen. Ich schenke dir 100 Seifen, lassen sich spiegeln dein Gesicht. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Kinder singen offenbar einfach gerne, egal was. Sehr gerne sogar. Und muss man auch gar nicht groß was erklären. Dann singt man vor und ich singe nach oder mit und geht von alleine. Und die Kinder, ja, das tut denen richtig gut und fühlen sich da zu Hause auch. Also es ist auch so eine Art Heimat. Also über das Lied gut kann man ja sich dann wohlfühlen, obwohl man im Ausland ist und die Heimat weit weg ist. Und das hat mich auch selbst erstaunt. Das ist für mich ja auch neu gewesen, dass ich das so mitbekomme. Auch bei jedem Kindergeburtstag, die kommen die Eltern ja teilweise auch aus anderen Ländern, wird dann in der Sprache gesungen und die Kinder singen in der Sprache mit. Die können natürlich kein Wort verstehen, aber die blubbern da hinterher und es fällt ihnen so leicht, weil die ja sehr gerne imitieren und es da wirklich sehr erstaunlich, was für Fortschritte die dann auch machen. Fünftes Kapitel. Singen ist Sprechen, ist Singen. Von der Antike bis zum Mittelalter waren Gesang und Dichtung untrennbar miteinander verbunden. So beschreibt es der Literaturwissenschaftler Helmut Böttiger. Die Epen Homers, aber auch noch das Nibelungenlied des Mittelalters, wurden laut vorgetragen. Nur so galt ein Werk als vollständig. Was wir in der Antike vorfinden, das früheste Zeugnis, das ist tatsächlich die Ilias und Odyssee von Homer. Und man kann rekonstruieren, dass das Gesänge waren. Es nennt sich ja auch Gesänge. Und das Wort Gesänge für so Großdichtungen vom 18. Jahrhundert bis heute hat sich das erhalten. Hölderlin spricht auch sehr gern von Gesängen. Und man kann die diesen Vortrag mit Hexameter durchaus als Gesang bezeichnen. Man hat etwas zu erzählen, man will eine Geschichte erzählen, man tut es aber in Form eines Gesangs und der Rhythmus ist da das Ausschlaggebende. Um das Wesen des antiken Gesangs zu verstehen, müssen wir uns kurz in die Verslehre mit ihren Gesetzmäßigkeiten vertiefen. Der Daktylus, vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihren Deutschunterricht, der Daktylus besteht in der Verslehre aus einem langen und zwei kurzen Teilen, einmal lang, zweimal kurz oder, anders gesagt, eine betonte Silbe, danach zwei unbetonte, zum Beispiel Waldmeister oder Achterbahn oder Ännchen von Tharau ist's, die mir gefällt. Der Hexameter besteht wiederum aus sechs aneinandergereihten Daktylen, wobei der letzte um eine Silbe verkürzt wird oder, wie Friedrich Schiller es gleich mit einem Beispiel erklärte, im Hexameter steigt des Springfells flüssige Säule, im Pentameter drauf fällt sie melodisch herab. In diesem grundlegenden Rhythmus, der durch kleine Pausen oder durch Einschieben anderer Rhythmen akzentuiert werden konnte, so wurden die griechischen Epen vorgetragen. Der österreichische Literaturwissenschaftler Jakob Minor geriet Ende des 19. Jahrhunderts ins Schwärmen. Der Hexameter verbindet mit der reichsten Mannigfaltigkeit und Abwechslung einen gleichmäßig ruhigen und würdevollen Gang, der ihn besonders für die epische Erzählung geeignet macht. Die Mannigfaltigkeit beruht auf der Verschiedenheit der Versfüße, Wortfüße und Zäsuren. Die Gleichmäßigkeit auf der gleichen Anzahl Takte in dem rhythmisch genau abgegrenzten Versganzen. Oder der Literaturwissenschaftler Ulrich Hötzer? Mit stets gleichbleibender Gebärde stellt dieser Vers, unendlich gereiht, Welt vor den Leser oder Hörer hin. Und der gleichartige, aber nie identische Rhythmus spricht stets dieselbe Bewusstseinsebene an, aus dem Abstand betrachtende Teilnahme. Der Hexameter stellt dem Hörer Welt gegenüber, als reine, ungemischte und ungebrochene Gegenwart. Klang, Stimme, ein Rhythmus von liedhaftem Charakter, das sind musikalische Kriterien, das Sprechen wird zu Gesang. Die griechische Antike betonte das Musikalische noch, indem zum vorgetragenen Text unbedingt die Lyra gehörte, die Leier, nur mit ihrer Begleitung waren Worte zunächst denkbar, auf antiken Vasen lässt es sich gut studieren. Deutsche Dichter zeigten sich vom Hexameter immer wieder höchst fasziniert, versuchten ihn ins Deutsche zu übertragen, seiner Musikalität nachzuahmen, doch gelungen ist das nie wirklich, weil einfach die deutsche Sprache anders funktioniert. Die Griechen zählen nach Silben, die Deutschen nach Hebungen und Senkungen. Erst im Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert hat man versucht, diesen alten griechischen Hexameter ins Deutsche zu übersetzen. Der erste große Versuch war ein damaliger Bestseller, nämlich Klopstock mit seinem Messias. Wenn man das in der ersten Zeile sieht, merkt man die Anstrengung. Sing, unsterbliche Seele der sündigen Menschen Erlösung. Das ist jetzt kein reiner Hexameter wie bei Homer, aber es ist der Versuch einer Annäherung. Goethe, der hat auch versucht, Verse im Hexameter, Dramen im Hexameter zu schreiben. Zum Beispiel Hermann und Dorothea, da gibt es lustige Sätze, die man auswendig lernen kann. Mitnichten versetzte der Apotheker bedächtig. Die Lyra wurde dann abgelöst bei den umherziehenden Rhapsoden, den fahrenden Sänger, nur von so einem Art Taktstab, einem Stab, mit dem man dann den Rhythmus geklopft hat. Und parallel dazu entwickelte sich dann eine Liedkunst anhand der Lyra weiter. Das sind die beiden Hauptstränge. Wichtig ist, glaube ich, grundsätzlich festzustellen, dass am Anfang des menschlichen Wortes, des Gedichts, immer die Stimme als etwas Sangliches, als etwas Rhythmisches steht. Musik. Eine Vorstellung davon, wie diese Liedkunst geklungen haben könnte, vermittelt der griechische Sänger Christos Tsiamoulis. Im Booklet seiner CD Metamorphosis heißt es: In der Dichtung der Antike wurde die Länge jeder Silbe durch den Vokaltyp als länger oder kürzer bestimmt. Und gerade dies bildet den Ursprung für die sehr charakteristischen Rhythmen Griechenlands, die man bis heute findet. Etwa im 7/8 oder auch im 5/8-Takt. Das wäre ein 5/8-Takt bei Duska, ein traditioneller Tanz. Sechstes Kapitel. Singen zum Lobe des Höchsten. Und der Höchsten. Als ureigenen Gesang der Kirche hat ihn das Zweite Vatikanum definiert, den gregorianischen Choral. Er entstand über Jahrhunderte hinweg in europäischen Klöstern, je nach ethnischen, auch landschaftlichen Gegebenheiten, in sehr unterschiedlichen Formen. So genannt wurden die gregorianischen Gesänge nach Papst Gregor I., weil man 3 Jahrhunderte nach seinem Pontifikat annahm, er sei im 6. Jahrhundert der Urheber dieses römischen Repertoires an Mess- und Offiziumsgesängen gewesen. Allein das stimmt nicht, ist wissenschaftlich nicht haltbar, doch der Begriff der gregorianischen Gesänge ist nun mal seit weit über 1000 Jahren in der Welt und auch wir werden mit unserer langen Nacht daran wohl nichts ändern. Veni Creator Spiritus, komm Schöpfergeist, ein lateinischer Hymnus aus dem 9. Jahrhundert, hier vorgetragen von Benediktinermönchen der Klöster von Saint-Maurice und Saint-Maur in Clairvaux, vorgetragen im Tonus Monasticus, wie er sich in den Benediktinerklöstern bis heute gehalten hat. Als Bitte um Erleuchtung durch den Heiligen Geist entwickelte der Hymnus eine beeindruckende Wirkung, wurde immer wieder neu vertont, mehr als 1000 Jahre nach seiner Entstehung etwa von Gustav Mahler, der deutete ihn um zu einer Apotheose der Liebe im ersten Satz seiner 8. Symphonie. Der Hymnus Veni Creator Spiritus aus der 8. Symphonie von Gustav Mahler, komponiert 1906. Doch greifen wir nicht vor, kehren wir zurück in die klösterliche Welt des frühen Mittelalters. Beim Singen ging es früh auch darum, Abläufe festzulegen und einzuüben. So wie die Lieder in der Schule, die wir vorhin gehört haben, als Signallied allen Kindern ohne großes Erklären vermitteln, jetzt werden Hände gewaschen, jetzt wird aufgeräumt, so halfen auch die mönchischen Gesänge in der Abfolge der Stundengebete, den Tag zu strukturieren, die einzelnen Tageszeiten zu heiligen. Ich glaube, auch da geht es darum, dass die Rituale durch Musikalität verstetigt werden. Also, dass das so ein Prozess des In-sich-Kehrens, der Gemeinschaft, aber eben auch des gemeinschaftlichen Erlebens und Miteinanders ist. Unabhängig davon, ob es um religiöse Kontexte geht. Singen führt dazu, dass Menschen sich als Gemeinschaft fühlen und zu einem Organismus verschmelzen. Die Musikwissenschaftlerin Veronika Petzold ist Geschäftsführerin des Deutschen Chorverbands. Zunächst einstimmig begannen vermutlich etwa ab dem 9. Jahrhundert Mönche damit, zur Hauptstimme der klösterlichen Gesänge eine zweite Stimme zu improvisieren, und man begann, diese beiden Stimmen auch aufzuschreiben. Daraus entwickelten sich die Notationssysteme. Mit der Mehrstimmigkeit ist es so eine Sache gewesen. Was heute als selbstverständlich gilt, dass in einem Musikstück 2, 4, 6, 8, 10, 12 verschieden geführte Stimmen gleichzeitig singen können, etwa in einem Kanon, das war vor, sagen wir, 600 Jahren durchaus nicht selbstverständlich. Denn nach der christlichen Lehre gibt es nur einen Gott. Und das Verhältnis der musikalischen Stimmen zueinander wurde damals als Sinnbild dafür gesehen, wie der Einzelne zum Allgemeinen steht, zur göttlichen Weltordnung etwa, aber auch zur Autorität eines Staates und seiner Herrschaft. Vereinfacht gesagt, Symbole der Dreifaltigkeit oder auch der Dreiklang als Ausdruck göttlicher Harmonie, das mochte als Vielstimmigkeit noch durchgehen, mehr aber besser nicht. So konnte sich die europäische Vokalmusik zunächst nur an den Fürstenhöfen zu einer wirklichen Mehrstimmigkeit entwickeln. Johannes Ockeghem etwa, Sänger an der Hofkapelle des französischen Königs Karls VII., soll im 15. Jahrhundert eine Motette Deo Gratia für 36 Stimmen geschrieben haben und damit die europäische Musik für mehr als ein Jahrhundert prägen. Diese 36-stimmige Motette ging verloren, seine immerhin 4-stimmige Missa Ecce Ancilla Domini aber nicht. Die katholische Kirche blieb gegen derlei argwöhnisch. Sie fürchtete, das Stimmengewirr könnte zu sehr in den Mittelpunkt des Gottesdienstes rücken, da aber sollte es nur einen geben, Gott den Herrn. Komponisten an evangelisch geprägten Höfen hatten es etwas leichter, die Stimmen zum Klingen zu bringen. Nehmen wir Michael Praetorius. Meine Seel erhebet den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes. Und weil die Seele den Herrn erhebt, hebt sich auch die Melodie, heben sich die Stimmen immerfort in die Höhe, und wo von Freude die Rede ist, da wird auch der Gesang lebendiger, freudvoller, Worte werden wiederholt. Wie das so ist, wenn man sich freut, sagt man immer wieder, dass man sich freut und wie sehr. Auch im Islam wird zum Lobe des und der Höchsten gesungen. Unser Weg ist das Wort Gottes, die Ansprache, und Heil und Segen liegt in der Zusammenkunft, sagt Feride Funda Genschaslan, Vorsitzende des Sufi-Zentrums Rabbania. Sufismus, das ist eine Sammelbezeichnung für Strömungen der Mystik im Islam. In unserer Tradition im Sufismus nennen wir das Sohbet. Sohbet ist eine spirituelle Ansprache. Sprechen und singen wird auch hier eins. Wir haben ja zwischendurch immer wiederholt, es gibt eigentlich nur den einen und sonst nichts und keinen. La ilaha illallah. Alles ist eins. Unheil wird zu Heil. Was heute für mich ein Unheil ist, kann sich morgen als ein Heil für mich herausstellen. Was heute mich mit einer Erkältung getroffen hat, gibt mir mehr Widerstandsfähigkeit für die Viren von morgen. Das ist in der Natur des Menschen und letztendlich wirkt alles zusammen. Und die Verbindung zu finden, wenn man in dieser Tradition verinnerlicht hat, dass alles wirklich zu dem einen führt und es nur kleine Pausen, Blockaden, Hindernisse sind, damit man etwas ruht und auch darüber nachdenkt und reflektiert, dann kann man diese Verbindung sehr schnell mit allem Alltäglichen und Neuen und Modernen zusammenführen, und die Menschen sehen dieses Verbindende. Siebentes Kapitel. Zurück zur Antike. Die Erfindung der Oper. Um 1600 erlebt die europäische Musik und mit ihr die ganze Kulturgeschichte ein folgenschweres Missverständnis. Der Streit über die Mehrstimmigkeit hatte in ganz Italien die Gemüter erhitzt. In Florenz beschloss man, ihn zu beenden. Die Florentiner Camerata, ein Künstler- und Philosophenzirkel, befand, dass der mehrstimmige, kontrapunktisch komponierte Gesang immer komplizierter geworden war, und also erinnerte man sich, sie erinnern sich auch, an jene rhythmisch teilweise singend vorgetragenen und auf der Lyra begleiteten Gedichte der griechischen Antike. Und entwickelte daraus wiederum eine Art erzählenden Gesang, den Stile Recitativo, ein Sologesang mit akkordischer Instrumentalbegleitung, daraus wurde die Oper. Für die Neuzeit ist es was ganz Zentrales, dass die Wiederentdeckung der Antike etwas damit zu tun hatte, dass man sich vom Einfluss des Klerus zu lösen versuchte und dass das Weltliche mehr in den Vordergrund rückte und dass die humanistischen Werte, die man in der Antike verortet hat, etwas sind, das man dem Klerus entgegensetzte. Neu war, dass fortan beim Singen vor allem auf Textverständlichkeit geachtet werden, dass überhaupt der Sinn des Textes im Vordergrund stehen sollte. Text und Musik sollten eng aufeinander bezogen werden, insbesondere Gefühle, komplexe Gemütslagen sollten die Komponisten lernen auszudrücken. Und wieder steht Orpheus am Beginn einer ganzen Gattung, der Opera Seria, der ernsten Oper. Und ihr erstes Meisterwerk ist Claudio Monteverdis Orfeo von 1607. Mit nichts als der Kraft seines Gesangs steigt Orpheus hinab in die Unterwelt, um Eurydike zurückzuholen. Allein die Musik trägt eine szenische Handlung, das gab es zuvor noch nie. Und als wollte Monteverdi das eigens betonen, tritt am Anfang die Musik selbst auf. Ich bin die Musik, die mit lieblichen Tönen dem verwirrten Herzen Ruhe schenkt. Bald zu edlem Zorn, bald zur Liebe vermag ich selbst eiserstarrte Sinne zu entfachen. Ich euch von Orpheus berichten, der mit seinem Gesang die Tiere zähmte, der durch sein Bitten sogar die Hölle bezwang und unsterblichen Ruhm auf dem Pindos und dem Helion errang. Orfeo von Claudio Monteverdi. Warum gerade dieser Stoff den Beginn der Geschichte der Oper markierte, beschrieb der Theaterwissenschaftler und Philosoph Ivan Nagel in seinem Essayband Autonomie und Gnade so: Drohen und Flehen sind die beiden Gebärden, von denen aller Ausdruck der Opera Seria abstammt. Ihr dialogischer Wechsel durchpulst den Gesang mit schmerzvoller Beredsamkeit. Doch haben Vehemenz und Pathos solchen Widerstreits zuvor schon. Die Gattung begründend, Musik überhaupt erst zur Sprache, Sprache zur Musik gedrängt. Drohen und Flehen sind der ernsten Gattung nicht Episode der Handlung, sondern Quelle der Form. Darum klammerte sich die Frühgeschichte der Oper, ihres Daseinsrechts noch ängstlich ungewiss, an den Orpheusstoff. Der Erzürnte erhört den ihn Anflehenden nur, wenn er singt. Die Oper braucht dies, um in einem Weltgefüge vernichtend übermächtiger Willkür, gramtrunken, klagebesessen, eine Chance für Gnade einzufordern. Der Drohende, Schreckende heißt Gott oder Monarch, der Flehende, Leidende, der Mensch als Untertan. Die Opera Seria ist die Gattung des Absolutismus. Autonomie kennt sie nur erst als Souveränität, Privileg eines Einzigen. Die Opera Seria ist die Gattung des Absolutismus. Ihre Stücke erzählen von den Schicksalen der Könige und Kaiser, loben ihre Weisheit und Güte. La Clemenza di Tito etwa, die Milde des Titus, die Geschichte des römischen Kaisers Titus, der Großmut übt angesichts einer Verschwörung gegen ihn. Aus dieser Geschichte machte der berühmteste Operntextdichter des 18. Jahrhunderts, Pietro Metastasio, eine Krönungsoper, die dutzendfach vertont wurde, als Abfolge von Soloarien, in denen das Gefühlsleben der Protagonisten sich ausleben konnte, während in den verbindenden Sprechgesängen, den Rezitativen, die Handlung weitergetrieben wurde, meist durch Erzählungen dessen, was passiert war. Jahrzehntelang ging das so, bis Mozart kam und die Opera Seria, die Oper des Absolutismus, demokratisierte. Ivan Nagel? In Metastasios Libretto, einer reinen Rezitativ- und Arienoper von 1734, hat Mozart, als er es nach fast 60 Jahren und 40 anderen Komponisten vertonte, 8 Ensemble montieren lassen. In nicht weniger als 3 singt Titus mit. Der Kaiser ergreift einen Part unter Parten, um sich zu rechtfertigen, ja zu entschuldigen als Mensch unter Menschen. In seinem Auftrittsrezitativ entsagt er mit den Divini Honori auch fürstlicher Gottähnlichkeit. Destruiert ist so der Raum der Seria. Die Pathosspanne zwischen Drohendem und Flehendem, zwischen Souverän und Untertan. Das Kapitel? Singen wird eine Kunst. Im 18. Jahrhundert, im Zeitalter des Barock, wird das Singen in rasantem Tempo in einer Weise virtuos, dass das Publikum aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Vor allem die hohen Stimmen begeisterten an den Fürstenhofen wie in den Opernhäusern, allen voran zunächst die Kastraten. Sänger, deren Stimmwechsel durch Kastration verhindert wurde, sodass sie auch als Erwachsene ihre Sopran- oder Altstimme behielten. Erst 1813 verbot Napoleon nach der Besetzung italienischer Gebiete per Gesetz das Kastratentum. Heute lassen Countertenöre ahnen, wie das geklungen haben mag, hier im Duett Philippe Jaroussky und Max-Emmanuel Cedric. Das Duett Amore e Virtù, Liebe und Tugend von Alessandro Scarlatti, gesungen von Philippe Jaroussky und Max-Emmanuel Cedric, begleitet vom Ensemble Les Arts Florissants unter William Christie. Auch Sängerinnen wurden zu umjubelten Stars. Je höher die Stimmen, je schneller die Läufe, je mehr Verzierungen, je gewagter die Koloraturen, umso größer der Ruhm. Cecilia Bartoli mit einer Arie aus Griselda von Antonio Vivaldi, komponiert 1735. Man wünscht sich für eine barocke Oper in jeder Stimmlage eine bewegliche Stimme, weil man teilweise ziemlich viele Koloraturen hat und die großen Laster können, sagen wir so, nicht so schnell um die Kurve fahren. Deswegen jede flexible Stimme ist da gewünscht und kann damit umgehen. Der Bassbariton und Professor für Gesang Nikolai Bortschew. Mozart, von der technischen Seite her, singt man immer, sagen wir so, schlank und fokussiert und sehr, kultiviert ist nicht das richtige Wort. Man soll eigentlich alles kultiviert singen. Aber von der stimmlichen Veranlagung, es muss eine sehr gut platzierte Stimme sein, und ja, stets flexibel bleiben. Zum Beispiel dann die größeren Stimmen, die ihre Lautstärken und Schönheiten so in Verdi, Puccini, Wagner dann so aufmachen, die können sehr oft kein Mozart oder Barock singen, weil die Stimmen dafür einfach zu groß sind. Die sind nicht in so eine kleine Schatulle zu packen, damit die da mit ganzen farbigen Saiten glänzen können, sondern sind einfach für diese Musik, für diesen Rahmen zu groß. Ich bin der Glücklichste durch mein Geschick. Ich bin der Glücklichste durch mein Geschick. Die Auftrittsarie des Figaro aus dem Barbier von Sevilla von Gioachino Rossini, hier in einer historischen Aufnahme mit Hermann Prey, einem der erklärten Vorbilder von Nikolai Bortschew. Das schnelle Sprechen, das noch schnellere Singen, die notwendige enorme Beweglichkeit der Stimme, wie macht man das? Man übt. Also als ich das studiert habe, ich bekam so richtig Lust, das zu beherrschen, das singen zu können. Ich habe das tatsächlich wie am Instrument geübt, wie am Klavier. Zum Beispiel die ganzen schnellen Läufe übt man am Klavier auch erst im langsamen Tempo, dann ein bisschen schneller, dann nimmt ein paar Töne dazu, dann ändert man den Rhythmus. Zum Beispiel man macht und dann also damit die Stimme erstmal so bestimmte Stützpunkte findet zwischen den schnellen Tönen und diese Flexibilität, du dosierst auch wiederum die Lautstärke und die Stimmmasse. Deswegen, du singst die Koloratur nie mit der vollen Stimme. Das ist einfach nicht möglich, ist dann nicht beweglich. Es bedarf einfach der täglichen Übung. Es bedarf der täglichen Übung. Das kann auch qualvolle Stunden bedeuten. Überhaupt ist Singen ein anstrengender Beruf. Stimme ist ein Instrument, was vom Körper nicht zu trennen ist. Und das bedeutet, alles spiegelt sich auch auf der Stimme. Man hat schlecht geschlafen, es ist irgendwie Pollenzeit und man hat Allergie. Oder wenn man Kinder hat, die Kinder sind krank und man hat auch so Schnupfen. Oder man hatte zu Hause einen Streit und ist irgendwie so psychisch nicht ganz in toller Form. Die ganze Stimmung drückt auch auf die Stimme. Alles ist dabei. Singen als Beruf, das bedeutet auch ein entbehrungsreiches Leben. Man versucht deswegen, viele Sachen vor den Aufführungen, vor den Auftritten zu vermeiden. Also nicht spät ausgehen, nicht spät essen, kein Alkohol, sehr gut zu schlafen. Man lebt so ein bisschen spartanisch. Und wenn man noch bedenkt, dass man vielleicht weit von zu Hause ist, kann seine Familie nicht sehen, kann seine Freunde nicht sehen. Und man würde gerne jetzt mit jemandem plaudern, aber man muss die Stimme schonen. Und deswegen, man soll lieber den ganzen Abend still sein. Und deswegen entscheidet man sich, doch zu Hause zu bleiben. Das sind alles so kleine Entbehrungen. Also das ist nicht weltbewegend. Es gibt viel Schlimmeres. Aber auf Jahre das aufgeteilt, dann sammelt sich so einiges, was man vielleicht nicht erlebt hat oder was man nicht zugelassen hat. Ob Singen auch die glücklich macht, die das täglich tun, um damit ihr Geld zu verdienen? Auf jeden Fall, ja. Singen ist ja so eine komplexe Sache aus Hormonen, Vibrationen, die deinen ganzen Körper quasi so in so eine Schwingung bringen. Und das Ganze spiegelt sich auf deinem mentalen Zustand, auf deinem Gemüt. Ja, wenn du auch gut in Form bist, es macht automatisch gute Laune. Singen macht glücklich, auf jeden Fall. Von Vibrationen und Adrenalinausschüttungen erzählen viele, die hauptberuflich Oper singen, so auch die italienische Mezzosopranistin Chiara Tirotta, vor allem dann, wenn es um Rossini geht. Ich glaube, dass Rossini dem Göttlichen sehr nahe kam, weil man, wenn man Musik von Rossini singt, immer das Gefühl hat, sich diesem Göttlichen zu nähern, in der Luft zu schweben. Es ist einfach herrlich, eine so gut geschriebene Musik zu singen. Immer würde sich beim Singen Freude einstellen, sie käme aus der Musik, erzählt der Tenor Pietro Adaini. Und die ans Publikum weiterzugeben, das sei wichtig. Rossini ist ein sehr spezieller Komponist, vor allem was die Behandlung der Stimme angeht. Wenn man Rossini singt, muss man sich immer eine gewisse Leichtigkeit in der Stimme erhalten. Und gerade das ist sehr schwer. Diese Beweglichkeit, insbesondere in den Koloraturen, man braucht so eine gewisse Trunkenheit in der Stimme. Und dann ist sehr wichtig, diese Freude, diese freudige Energie der rossinischen Musik auszudrücken, denn sie macht genau ihren Kern, ihr Wesentliches aus, ihre Identität. Freudige Energie von Musik gibt es auf vielerlei Weise. Von der jubelnden Lebensfreude eines Gioachino Rossini im frühen 19. Jahrhundert springen wir hinein in die Gegenwart. Singen, um zu überleben. Die ukrainische Liedersammlerin Mariana Sadowska. Zweiter Teil. Ой, Frau Splott, Kolossok, Pitch. тобі з'їсти. Ой, на гусочку тобі з'їсти. Ой, дай мені на тебе злізти. Ой, на хаті бузьки, ой, на хаті бузьки. Ой, я в хаті полюбузьки. In der Sowjetzeit alles, was ukrainisch war, verboten. Und das ist so interessant für mich zu sehen, dass zum Beispiel das Gleiche passiert sofort in okkupierte Gebiete der Ukraine. Sofort alles ukrainisch wird ausradiert, zerstört oder, was schlimmer, wird präsentiert als russische Kultur. Wir hatten sowas wie ukrainische Folklore, das war diese Narration von Sowjetunion, 15 glückliche sowjetische Republiken, und da gab's Lieder, die man präsentiert, im Fernsehen, im Radio. Ich sage immer, das war das schlimmste Kitsch, lächerlich, uninteressant. Und das durfte man. Das war erlaubt. Aber tatsächlich diese alte, archaische Lieder, die hat man nirgendwo gehört. Da war ein Versuch, die ausradieren. Die alten, heiligen Lieder. Eines davon ist ein Neujahrslied. Hier eines aus dem Osten der Ukraine. Da kommen Mädchen und Jungen, Frauen und Männer in jedes Haus und singen. А в нашого пана береза стояла щедрий вечір, добрий вечір. Тонка та й висока, на листя широка, добрий вечір. Unser Gespräch haben wir im Studio aufgenommen. Marjana Sadowska traute sich zunächst nicht, das Neujahrslied so zu singen, wie man es wohl üblicherweise singt, mit kräftiger, was sage ich, mit sehr kräftiger Stimme. Das Lied kommt aus Kharkiv-Gebiet, also ganz, ganz, ganz in Osten. Und ich habe jetzt relativ leise gesungen, weil ich bin nicht sicher, im Radiostudio vielleicht. Normalerweise singt man das mit so ganz klare, offene Stimme, so eine Art Kehlgesang. Ich versuche jetzt ein bisschen vom Mikrofon weg und das nochmal machen. Nur zu, wir können auch die ein bisschen runterpegeln. Also Sie müssen sich da nicht zurückhalten. Okay. Молодоморенко березе вродило, щедрий вечір. Also das ganz andere Kraft. Absolut, ja, schön. Sie direkt. Und was ich so toll finde, das ist diese Melodiewechsel zwischen sehr glücklich, was wir Dur im Westen nennen, und auf einmal so traurige oder so ein bisschen lamentöse, was wir in Moll nennen. Also gerade hier diese Добрий вечір. Ich finde das so wunderschön. Das ist eigentlich neues Jahrlied, aber die Melodie hat sowas, ich weiß nicht, vielleicht melancholisches oder bringt uns in diese, das im Leben oder im Jahr, oder das wird beides geben, wird Glück geben, wird auch Schmerz geben. Das ist die Botschaft. Von Natur können wir das lernen. Das gibt's, ja, gibt's Tag und Nacht. Mit Singen kann man in der Ukraine auch die Regenwolken fernhalten, mit Hilfe eines ukrainischen magischen Realismus. Man versucht, die Götter aufzuwachen, so. Und man kitzelt ein bisschen die Götter mit dieser Stimme. Und dieses Erntelied, das war auch, das ist sehr besonders. Die Frauen haben die schönste Kleider angezogen. Das war so wie ein Fest. Und das war sehr sakral. Die sind zum Felder gegangen. Und bevor die Ernte mussten sie die Felder segnen. Und haben immer gerufen, dass die Mutter, die große Mutter, soll kommen und segnen. Und das klingt so. Благослови Божа Матір! Жнива нам початі. Und da hören Sie diese Jodlige. Und dann hat jede Frau auf eigenem Feld angefangen zu ernten. Und jede Frau hat, während sie gearbeitet, gesungen und mit Glaube, dass sie mit ihrem Gesang und mit diesem jodligen Gebrauch die Regenwolken kann fernhalten. Da sind wir wieder in dieser Welt, ich nenne das ukrainische traditionelle magische Realismus. Und das klingt so. Und man kann sich nur vorstellen, dass jede Frau singt was anderes und da im Himmel entsteht ein polyphonisches Konzert. Und dann natürlich, ja, die Götter dann sagen, na gut, dann kommt kein Regen, dann sollen die in Ruhe zu Ende ernten, ja. Stimmen, die bis zu den Göttern fliegen, es gibt sie überall, bis heute. Eine, die es wissen muss, ist Mariana Sadowska, die Liedersammlerin aus der Ukraine. Wir werden sie noch einmal treffen. Kleine Dino Mino geht so gern ins Kino. Was macht er dann? Er schaut sich Dino-Filme an, seine lieben Verwandten, die Onkels und die Tanten, bewundert er gebannt auf der Leinwand. Die Erzieherin Charlotte Suckel aus Bamberg singt gerne, auch unter der Dusche. Ja, manchmal schon. Manchmal singe ich aber da denn die Kinderlieder. Schau dir mal den Bruno, den Brontosaurus an. Mit seinem langen Hals kommt er an alle Blätter ran. Er aß am liebsten Grünes und lebte sehr gesund. Mino hat viel lieber Kekse in seinem Mund. Der Chefdirigent des Rundfunkchores Berlin, Gijs Lenaers, singt auch unter der Dusche. Unter der Dusche sowieso, aber ich singe eigentlich, ich will nicht sagen den ganzen Tag, aber es ist selten, dass ich nicht einen Ohrwurm habe und nicht auch teils vertone. Und er sorgt sich, dass das Singen in den Schulen zu kurz kommt. Es wäre natürlich schön, dass viel mehr Leute, die unter der Dusche singen, das auch im öffentlichen Raum tun würden. Aber tatsächlich ist das Singen auch eine Selbstreflexion auf sehr angenehme Weise. Und schon deswegen wäre es gut, wenn das in der Bildung, an den Schulen und auch zu Hause im Alltag eine größere Rolle spielen könnte. Der Rundfunkchor Berlin hat ein Programm für Grundschulen aufgelegt. Sängerinnen und Sänger des Chores singen dort mit den Kindern und geben den Lehrkräften, wo es nötig ist, eine musikalische Grundausbildung. Ich erlebe das ja selbst auch als Vater, dass an den Grundschulen oft zu wenig Wissen ist, um die Kinder dafür zu begeistern, zu singen. Es wird so oft in falscher Stimmlage gesungen, dass die Kinder einfach ein Lied singen sollen und es liegt dann aber so tief, dass sie eigentlich gar keine physikalische Möglichkeit haben, das zu singen. Und was dann entsteht, ist, dass der Ton nicht gut getroffen wird, weil es eben stimmlich nicht geht. Und ja, dann macht man einen Beat drunter oder so und das soll es dann irgendwie kaschieren. Ich weiß nicht, aber das sehe ich immer wieder. Unser Vorhaben ist, durch Wissen und Erfahrung und einfach durch Fähigkeit, nicht nur direkt mit den Kindern zu arbeiten, sondern auch die Zuständigen besser auszubilden, die es ermöglichen, eine Gruppe für Singen und für Musik überhaupt zu begeistern. Dass es um die musikalische Bildung immer schlechter bestellt ist, hört man oft. Und es scheint, folgt man Gijs Lenaers, nicht nur ein deutsches Phänomen zu sein. Generell habe ich zum Beispiel in meiner Heimat in den Niederlanden gemerkt, dass die Ansprüche einfach immer verringert wurden. Zum Beispiel für den Einstieg in das Lehramt Musik, dass man kaum noch Vorqualifikationen, dass kaum noch abverlangt wurden. Und da kommt man, wenn man Pech hat, natürlich so ein bisschen in einen Teufelskreis. Wenn es schwer ist, Leute zu finden, die das Fach machen wollen und man verringert dann die Voraussetzungen für so ein Studium, dann kreiert man vielleicht auch eine Situation mit, sagen wir mal, niedriger Latte. Und das trägt sich natürlich auch über auf die Kinder. Und so funktioniert das halt nicht. Heute ist Kinotag, endlich mal was los. Auf der großen Leinwand sind die Dinos. Riesengroß, der kleine Dino Mino. Geht so gerne ins Kino. Was macht er dann? Er schaut sich Dino-Filme an, seine lieben Verwandten, die Onkels und die Tanten, bewundert er gebannt auf der Leinwand. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern, das muss ein schlechter Müller, das muss ein schlechter Müller sein, sind vielmals viel. Neuntes Kapitel: Volkslieder. Lieder des Volkes. Wo zu Hause früher mal gesungen wurde und jetzt nicht mehr, wird das als Verlust empfunden, auch von jungen Leuten, wie Lukas Lang erzählt, auch er aus Bamberg. Meine Oma hatte Geburtstag, wir haben uns getroffen zum Grillen mit meiner Familie und ältere Menschen aus dem Dorf sind alle zusammengekommen und haben sich da getroffen. Und ab einem gewissen Punkt ging es dann so los, einer ist dann immer gekommen und hat gemeint, komm, wir singen jetzt zusammen, wir müssen irgendwie was singen. Und dann haben die um 8:30, 9:30, egal wie spät es war, haben die Volkslieder angestimmt. Alte deutsche Volkslieder, das war ganz toll. Also ich war dann ein kleiner Bub und bin da rumgesprungen mit meinen Cousins und Cousinen und die haben da gesungen und ich habe das als ganz normal empfunden und mittlerweile ist das, muss man so leider sagen, ausgestorben. Vielleicht wird deshalb ja, weil es zu Hause kaum noch geschieht, andernorts umso lieber gesungen. In der Londoner Zeit zum Beispiel erinnere ich mich an ein Fußballspiel von Arsenal London damals, was halt insofern beeindruckend war, als die Fans wirklich eigentlich die 90 Minuten lang durchgesungen haben und alle möglichen Lieder immer bis zur vierten, fünften Strophe kannten. Also das war wirklich ein richtiges Konzert, so wie ich das aus deutschen Stadien nicht kenne. Christian Schubert ist Auslandskorrespondent der FAZ. Gemeinsam mit seiner Frau Theresa Adams war er zuerst in Großbritannien, dann in Frankreich. Jetzt leben beide in Italien und stellen fest, dass dort sehr wohl noch gesungen wird. Frankreich und Italien, da hat man das Gefühl, dass die jungen Leute mehr singen, privat für sich, so als Spaß, als Unterhaltung. Also junge Leute, die abends am Wochenende in der Metro noch unterwegs sind und dann einfach singen. Aber eher so keine modernen Lieder, sondern eher ältere Lieder. Und in Italien auch. In Italien bei privaten Festen werden noch die älteren Volkslieder gesungen. Also das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu Deutschland. Wir waren einmal in einem Restaurant, das war in Venedig. Und da hat der Wirt dann eben gespielt und der ganze Laden hat mitgesungen. Wir waren praktisch die Einzigen, die nicht mitsingen konnten. Welche Kraft dabei das Singen von Nationalhymnen vermitteln kann, erfuhr Theresa Adams während ihrer Frankreich-Jahre nach den Terroranschlägen 2015 in Paris, unter anderem gegen den Konzertsaal Bataclan. An dem ersten Schultag nach den Anschlägen gab es Schulversammlungen auf dem offenen Platz, damit die ganze Schule zusammenkommen konnte. Und die Schüler haben von sich aus spontan angefangen, den Marseillaise zu singen. Also wirklich so als Zusammenhalt und also fand es sehr beeindruckend, zumal die alle, das war eine internationale Schule, die hatten fast alle doppelte Staatsbürgerschaft, die waren nicht nur Franzosen. Das war schon sehr beeindruckend und berührend. Die Marseillaise ist natürlich präsent, gell? Auch in dem Zusammenhang dann als politisches Statement quasi, gell? Also als ein Bekenntnis zu den Werten der Nation. Gerade in den Zeiten dieser terroristischen Anschläge wurde die natürlich oft gesungen, auch von jungen Leuten. Also man trifft im Ausland, und das trifft zu auf Frankreich, auf Italien, auf Großbritannien, gibt es einfach mehr junge Leute, die die Nationalhymne auch kennen, dann quasi bis zur letzten Strophe, würde ich schon sagen. In Italien scheint das Singen in besonderer Weise geliebt zu werden, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Kürzlich zum Beispiel haben wir im Verein der Auslandspresse in Rom den 90. Geburtstag einer Kollegin gefeiert, und da kam dann ein Freund dieser Kollegin mit, und der hat dann einfach eben eine Arie aus einer Verdi-Oper geschmettert. Und das ist einfach normal, das hat Spaß gemacht, alle haben geklatscht, aber keiner war richtig überrascht. Bei uns ist der Gesang die erste Stufe der Bildung. Alles andere schließt sich daran und wird dadurch vermittelt. Der einfachste Genuss sowie die einfachste Lehre werden bei uns durch Gesang belebt und eingeprägt. Ja, selbst was wir überliefern von Glaubens- und Sittenbekenntnis, wird auf dem Wege des Gesanges mitgeteilt. Über den Wert musikalischer Bildung machen die Menschen sich seit Jahrhunderten Gedanken. Ein ideales Bildungswesen beschrieb Goethe in seinem Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre. Andere Vorteile zu selbsttätigen Zwecken verschwistern sich sogleich. Denn indem wir die Kinder üben, Töne, welche sie hervorbringen, mit Zeichen auf die Tafel schreiben zu lernen und nach Anlass dieser Zeichen sodann in ihrer Kehle wiederzufinden, ferner den Text darunter zu fügen, so üben sie zugleich Hand, Ohr und Auge und gelangen schneller zum Recht und Schönschreiben, als man denkt. Und da dieses alles zuletzt nach reinen Maßen, nach genau bestimmten Zahlen ausgeübt und nachgebildet werden muss, so fassen sie den hohen Wert der Mess- und Rechenkunst viel geschwinder als auf jede andere Weise. Deshalb haben wir denn unter allem Denkbaren die Musik zum Element unserer Erziehung gewählt, denn von ihr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten. Insbesondere dem Volkslied traute Goethe zu, eine ganzheitliche Menschenbildung zu bewirken. Des Knaben Wunderhorn, alte deutsche Lieder, herausgegeben von Achim von Arnim und Clemens Brentano. Dieses Buch empfahl Goethe ebenso für jede Küche des einfachen Volkes wie für jedes Klavier der Gelehrten. Von Rechts wegen sollte dieses Büchlein in jedem Hause, wo frische Menschen wohnen, am Fenster und am Spiegel oder wo sonst Gesang- und Kochbücher zu liegen pflegen, zu finden sein, um aufgeschlagen zu werden in jedem Augenblick der Stimmung oder wo man denn immer etwas Gleichtönendes oder Anregendes fände, wenn man auch allenfalls das Blatt ein paar Mal umschlagen müsste. Dieses Sammeln ist ja auch so ein kultureller Prozess gewesen, ne? Wenn wir uns die Grimms-Sammlungen angucken. Das sind ja Volkserzählungen, die irgendwo aufgesammelt und dann aber auch sprachlich sozusagen aufbereitet wurden. Und dann entsteht eben der große Schatz der Kinder- und Hausmärchen. So ähnlich ist das, glaube ich, auch beim Singen, dass sich dann zu einer bestimmten Zeit natürlich Intellektuelle, die haben sich aufgemacht, das einzusammeln, was Volksmund singt. Und der Volksmund, von dem Veronika Petzold vom Deutschen Chorverband spricht, der Volksmund singt diese Lieder noch heute, wie eine Dame beim Berliner Mitsingkonzert von Achim und Dorle erzählt. Sie erinnern sich. Wir haben tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, die gute alte Mundorgel im Auto liegen. Lila in klein. Nein, wir haben sie in rot. Aber die gibt's noch, genau. Wenn man eine Reise macht und man fährt längere Zeit, dann wird die rausgekramt und dann wird gesungen. Das Wandern ist das Müllers Lust und sowas. Die ältere Generation, Mutti und Oma, die kennen die alle noch auswendig. Ja. Und die Enkel sind begeistert? Ja, die machen Tatsachen mit. Weil es kriegt ja keiner mit, außer der Familie. Und wenn Sie an der Ampel stehen, das Fenster ist runter, hören Sie dann auf zu singen? Nein, da müssen die anderen durch. Das sehen wir auf den Rädern ab, das sehen wir auf den Rädern ab, den Rädern. Ich kann nicht gerne schichten, schweig und sich mein Tag nicht müde dreht, und sich mein Tag nicht müde dreht, die Räder, Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Am besten aber läge doch dieser Band auf dem Klavier des Liebhabers oder Meisters der Tonkunst, um den darin enthaltenen Liedern entweder mit bekannten, hergebrachten Melodien ganz ihr Recht widerfahren zu lassen oder ihnen schickliche Weisen anzuschmiegen oder, wenn Gott wollte, neue bedeutende Melodien durch sie hervorzulocken. Neue bedeutende Melodien wurden, wie Goethe es sich wünschte, reichlich hervorgelockt. Von Franz Schubert und Felix Mendelssohn zum Beispiel. Auch neue Gedichte wurden geschrieben, etwa dieses Wanderlied von Wilhelm Müller nach der Melodie von Karl Friedrich Zöllner, hier gesungen vom Rundfunkchor Berlin, der inzwischen seit über 100 Jahren besteht. Wegbereiter des Männerchorwesens und damit auch der Männergesangsvereine, die in Deutschland zu einer bald auch politisch wichtigen Institution wurden. Dann kommt wirklich der Punkt, dass mit dem Bürgertum ja auch eine Bildungserweiterung einsetzt. Und da spielt dann plötzlich Singen und vor allem auch Musizieren eine sehr, sehr große Rolle. Die musikalische Bildung von Kindern wurde immer wichtiger. Es gibt ja durchaus viele, viele Komponisten, die ganz viel auch für Chöre dann gearbeitet haben. Und die Sachen sind nicht mehr nur in geschlossenen Kreisen aufgeführt und nur von Profis wie Opernhäusern oder an Höfen, sondern dann wird es zum Allgemeinen gut, Chor, Sinfonik, aber auch das ganz einfache Lied. Wir haben Brahms, wir haben Mendelssohn. Es gibt tolle Chorlieder im 19. Jahrhundert. Das ist so eine Blütezeit des chorischen Singens außerhalb von beruflichen, sondern wirklich schon im Freizeitsinne. Solange man nüchtern ist, gefällt das Schlechte, wie man getrunken hat, weiß man das Rechte. Wie man getrunken ist, weiß man das Rechte. Wie man getrunken hat, weiß man das Rechte. Nun ist das Übermaß auch gleich zu sein. Wie soll ihr mich finden? Solange man nüchtern ist, gefällt das Schlechte. Wie man getrunken hat, weiß man das Rechte. Nur ist das Übermaß auch gleich zu handen. Hafis, o lehre mich, wie du's verstanden. Ein Trinklied von Mendelssohn nach einem Gedicht von Goethe. Denn meine Meinung ist nicht übertrieben. Wenn man nicht trinken kann, soll man nicht lieben. Doch sollt ihr Trinker euch nicht besser dünken. Wenn man nicht lieben kann, soll man nicht trinken. Zehntes Kapitel. Singen für die Nation. Mit den siegreichen Befreiungskriegen gegen Napoleon ändert sich das Repertoire. Komponisten schreiben insbesondere für Männerchöre patriotische Lieder, die schnell bekannt und populär werden. Was hältst du vom baldigen Sonnenschein, des Meer und Meer brausen? Es zieht sich herunter in düsteren Rhein und gellende Hörner schallen dabei, erfüllen die Seele mit Grausen. Und wenn schwarzen Gesellen fragt, das ist Lützos wilde verwegene Jagd. Lützos wilde Jagd, im April 1813 vom 22-jährigen Theodor Körner geschrieben, schon im folgenden Jahr von Karl Maria von Weber vertont. Das Lied spielt an auf das Lützower Freikorps, das 1813 gegen Napoleons Truppen kämpfte und dessen Untergang zum Symbol der bürgerlichen Nationalbewegung wurde für den Kampf gegen die Fremdherrschaft, für den Kampf gegen die Restauration des deutschen Adels. Jahrzehntelang hatte Lützows wilde Jagd einen Stammplatz im Männerchorrepertoire, insbesondere in Zeiten außenpolitischer Spannungen. Noch und gerade in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurde es gesungen. Was brauchst du dem Tale, die laute Schlacht, was schlagen die Schwerter zusammen? Wildherzige Reiter schlagen die Schlacht, und der Funke der Freiheit ist blühend erwacht und lodert im blutigen Flammen. Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt, auf Henkersblut und Tyrannen. Drum ging er uns lieb, nicht geweint und geklagt. Das Land ist der Feind und der Morgentag, wenn wir's auch nur sterben gewannen. Und von Enkeln zu Enkeln sei's wahr gesagt, das war Lützows wilde verwegene Jagd. Zum Kernrepertoire der Männerchöre gehörte auch das Rheinlied, nach einem Gedicht von Nikolaus Becker, geschrieben 1840. Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, ob sie wie Gier graben, sich heiser danach schreien. Mit sie waren die Franzosen gemeint. Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, bis seine Flut begraben des letzten Manns Gebein. Aus jahrzehntelangem Streit und gegenseitigen Animositäten war eine handfeste Rheinkrise zwischen Frankreich und dem Deutschen Bund geworden. Als Ausdruck deutschen Nationalgefühls wurde das Rheinlied populär. Über 200 Mal wurde der Text vertont, auch von Robert Schumann. Oh. Der ausgestellte Nationalismus ist das eine, die deutsche Innerlichkeit das andere. Die Lorelei wird besungen, jene Nymphe, die mit ihrem Singen versucht, die Rheinschiffer vom Kurs abzubringen, wie es schon die Sirenen mit Orpheus versucht hatten. Und je unübersehbarer die Industrialisierung voranschreitet, desto intensiver wird der Wald besungen, der schöne Wald, der deutsche Wald, wie ihn etwa Josef Freiherr von Eichendorff schon mit seinem Text besang. Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben? Wohl den Meister will ich loben, solang noch mein Stimm erschallt. Lebe wohl, lebe wohl, du schöner Wald. Wer hat dich? Diese Form des Männergesangvereins ist auch etwas Spezifisches, was dem deutschen Vereinswesen entspringt. Man kann es polemisch auch als eine Ersatzhandlung bezeichnen. Tief die Welt verworren schallt, oben einsam Rehe grasen, und wir ziehen fort und blasen, dass es tausendfach verhallt. Lebe wohl, lebe wohl, du schöner Wald. Tief die Welt. Man füllt eine Leerstelle aus, also man füllt sich mit Bedeutung an, dadurch, dass man Lieder singt. Bei den Burschenschaftsliedern ist es ganz eindeutig, es kann ein politisches Bestreben ausdrücken, aber das Stigma des deutschen 19. Jahrhunderts ist, dass auch die Befreiungskriege gegen Napoleon vor allem einen preußischen aristokratischen Staat verhärteten und dass diese Freiheitsbestrebungen auch des Individuums, des Künstlers oder des Handwerkers, des Kaufmanns, dass die staatlich keine Verankerung fanden. Was wir still gelobt im Wald, wollen's draußen ehrlich halten. Ewig bleiben treu die Alten, bis das letzte Lied verhallt. Lebe wohl, schirm dich Gott, du schöner Wald. Was wir still Das deutsche Vereinswesen entwickelte sich dann zu etwas durchaus Spießbürgerlichem. Und das ist etwas anderes als der französische Citoyen. Der Männergesangsverein mit den ganzen emanzipativen Möglichkeiten, die in ihm steckten, vor allem am Anfang des 19. Jahrhunderts, der wurde überführt in eine Systemstabilisierung, dass man an den Verhältnissen nichts ändern kann, aber eben das Beste daraus macht, indem man sich der Sangeskunst ergibt. Der Schluss der Meistersinger von Wagner ist vielleicht die Hypertrophie des deutschen Männergesangvereins. Der Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Helmut Böttiger. Kriegszeit ist Sangeszeit geworden. Singend zog die Blüte Deutschlands in den Kampf. So heißt es in einem deutschen Liederbuch von 1916. Die Nationalsozialisten setzten die suggestive Kraft des Singens von Anfang an gezielt ein, mit nationalen, nationalistischen Gesängen, mit Massenaufmärschen, mit Fackelzügen und Fahnenschwingern. Ihre Sängerfeste orientierten sich an den Vorläufern aus dem 19. Jahrhundert. Damals konnten die Menschen durch den Bau der Eisenbahn plötzlich reisen und suchten bei ihren Sängerfesten begeistert die Möglichkeit, dem grauen Alltag in großer Geselligkeit für einige Tage zu entkommen. Für Jugendliche bedeutete die Aufnahme in einen Gesangsverein den Zugang zur Welt der Erwachsenen. Das waren Unternehmungen, die einfach im Leben der Menschen eine hohe, hohe Bedeutung hatten, die Großereignisse, an die sich dann der ganze Ort erinnert. Doch um die suggestive Wirkung des gemeinsamen Singens wusste natürlich auch die Opposition. 11. Kapitel: Singen als Widerstand. Wenn man sich die Tradition der Männergesangvereine anguckt, die hat auch mit Frankfurt, die hat auch mit der Paulskirche, hat mit den Demokratieprozessen in Deutschland zu tun. Und wenn man dann in die Literatur guckt, was schreiben die Komponisten, das sind nicht immer nur romantische, sondern da wird Singen auch zu einem Instrument der politischen Meinungsäußerung und strukturiert auch da wieder Prozesse. Die Lieder der deutschen Arbeiterbewegung waren von Anfang an kämpferisch. Bet und Arbeit ruft die Welt. Bete kurz, denn Zeit ist Geld. An die Türe pocht die Not. Bete kurz, denn Zeit ist Brot. Georg Herwegh schrieb dies 1863, als der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet wurde, aus dem die SPD hervorging. Und du ackerst und du säst und du nietest und du nähst und du hämmerst und du spinnst. Sag, o Volk, was du gewinnst. Eine Hymne auf das revolutionäre Proletariat, sie wurde das Bundeslied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Wirkst am Webstuhl Tag und Nacht, schürfst im Erz- und Kohlenschacht, füllst des Überflusses Horn, füllst es hoch mit Wein und Korn. Die Musik komponierte als vierstimmigen Chorsatz ein gewisser Wilhelm Solinger, der kein anderer war als der Dirigent Hans von Bülow, der Freund und spätere Schwiegervater Richard Wagners. Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Gesungen wurde es von den bald schon zahlreichen Arbeitersängervereinen, die ersten Vereine mit gemischten Chören, da waren die Rollenbilder deutlich moderner. Die musikalisch etwas einfachere Fassung des Bundesliedes komponierte Peter Heinz um 1900. Bis heute ist es eines der bekanntesten deutschen Arbeiterkampflieder. Brecht das Doppeljoch entzwei, brecht die Not der Sklaverei, brecht die Sklaverei der Not. Brot ist Freiheit, Freiheit Brot. Bet und Arbeit ruft die Welt, bete kurz, denn Zeit ist Geld. An die Tür pocht die Not, bete kurz, denn Zeit ist Brot. Und du ackerst und du säst und du nietest und du nähst und du hämmerst und du spinnst. Sag, o Volk, was du gewinnst. Sag, o Volk, was du gewinnst. Wirkst am Webstuhl Tag und Nacht, schürfst in Erz und Kohlenschacht, füllst es Überflusses Horn, füllst es hoch mit Wein und Korn. Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Wenn dein starker Arm es will. Brech das Doppeljoch in zwei, brech das Joch der Sklaverei. Brech die Sklaverei der Not. Rot ist Freiheit, Freiheit rot. Die Arbeitersängerkultur wurde von den Nationalsozialisten sofort verboten. Die andere Seite, die bürgerliche, hat sich sehr schnell gleichschalten lassen und wollen. War sehr engagiert in der Reichsmusikkammer und hat dort sozusagen das Heft übernommen für die Männerchorbewegung, in dem natürlich mit Auflösung der Arbeitersänger, die Sänger waren ja noch da, wir hatten ja noch nicht gleich Krieg. Die Menschen haben womöglich das Bedürfnis gehabt, weiter zu singen. Also wurden sehr viele Arbeitersängervereine fusioniert oder sie wurden enteignet. In praktischer Weise die Noten, das Klavier und was da so war, wurden übernommen. Die Arbeitersängerkultur wurde von den Nationalsozialisten sofort verboten, sagt Veronika Petzold vom Deutschen Chorverband. Und, möchte man hinzufügen, sie hat sich davon nicht mehr erholt. Eine Arbeitersängerkultur gab es in Deutschland fortan nicht mehr. Überhaupt stand das gemeinsame, womöglich öffentliche Singen nach dem Zweiten Weltkrieg bald schon unter Generalverdacht. Auf der Suche nach den Gründen muss man nicht alles auf Theodor W. Adorno schieben. Er kritisierte, dass die Singtradition der Hitlerjugend ohne großes Nachdenken weitergeführt worden sei und er forderte, man möge sich abkehren vom Liedgut der Nationalsozialisten. Nirgends steht geschrieben, dass Singen Not sei. Zu fragen ist, was gesungen wird, wie und in welchem Ambiente. Also sprach Adorno. Natürlich wurde trotzdem weiter gesungen. Singen machte zu jeder Zeit glücklich und war und ist ein Bedürfnis. Gleichzeitig wurde auch weiterhin gesungen, um Widerstand zu zeigen, um Alarmsignale zu senden. Berurier Noir, eine Punkband aus Frankreich 80er Jahre, Widerstand gerichtet nicht nur gegen einen als ungerecht empfundenen Staat, sondern gegen ein als verbrecherisch erachtetes System. Gab's und gibt's auch in Deutschland. Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen. Welche Diebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen. Im Süden, im Westen, im Osten, im Norden, es sind überall dieselben, die uns ermorden. In jeder Stadt und in jedem Land schreit die Parole an jede Wand. Schreit die Parole. Daneben gibt es auch eine stille Art des widerständigen Singens, wie sie etwa die Musiktheaterregisseurin und Philosophin Lisa Potstock aus Hamburg beschreibt. Singen, sagt sie, mache einen Raum, einen Klangraum mit Bewusstsein schön. Warum singen wir so viel, wenn doch eigentlich der Atem erstmal dazu da ist, meinen Körper mit Sauerstoff zu versorgen und auch ein sehr unaufwendiger Vorgang ist, weil er reflexhaft passiert? Im Moment des Singens würde ich sagen, etabliert man den Klangraum, der sowieso die ganze Zeit um uns herum ist, aber man macht ihn explizit, indem man sozusagen diesen Atem benutzt, um etwas Schönes hervorzubringen. Wir drehen die Ohren ganz speziell auf diesen Punkt der Möglichkeit von Gestaltung von allem eigentlich. Singen habe etwas Verwegenes, sagt Lisa Potstock. Sie wünscht sich mehr von solcher Verwegenheit, fragt etwa, warum eigentlich Friedrich Merz, nachdem er bei der ersten Wahl zum Bundeskanzler durchgefallen war, warum er da nicht angefangen habe zu singen. Ich finde Singen halt total mutig. Man setzt so der Natürlichkeit etwas entgegen mit seiner eigenen einzelnen kleinen Stimme. Ich würde mir mal so wünschen, wenn jetzt in bestimmten Gesprächen zwischen Personen, wenn eine Person anfangen würde zu singen oder sei es im Bundestag oder hätten wir Herrn Merz kurz in diesen schlimmen Stunden, hätte er sich singend äußern müssen. Dann hätte man gemerkt, so Lisa Potstock, in welchem Ausmaß es noch ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation geben könne. Sich so in Zwecklosigkeit zu zeigen, finde ich eben auch sehr verwegen, weil unser Alltag oder unsere sozialen Beziehungen sind sehr strukturiert von Zwecken. Es gibt sehr wenig Zusammenkünfte, wo erstmal der Zweck sich so von alleine zeigen muss. Und diese spontane Äußerung des Singens, finde ich, schießt da so ganz toll dazwischen. Lisa Potstock singt auch für sich leise, manchmal sehr leise, manchmal ist es nur ein Summen. Es gibt diese Künstlerin Pauline Oliveros. Sie hat diese ganz vielen Partituren, wo man sich eigentlich nur irgendwo hinsetzt, hört und versucht mitzusummen, was da ist schon. Oder also diese Wahrnehmung der Welt als Klang und schon musikalisches Material. Und das immer wieder zu tun mit der eigenen Stimme, finde ich, schafft ein bisschen Eigenständigkeit gegenüber den vielen, vielen Vorschlägen der Wirklichkeit, was ich mit meinem Leben machen soll. Singen, um seine Eigenständigkeit zu erleben. Singen, um die Welt nur mehr als Klang, als Musik zu hören, sich dadurch von der Welt abzukehren. Ganz Ähnliches beschreibt Feride Funda Genschaslan vom Sufi-Zentrum Rabbania. Wir haben sie schon mehrmals gehört, wenn sie Meditationserfahrungen ihres Sufi-Ordens beschreibt. Alle Gebetsformen in der islamischen Tradition und alle Meditationsformen unterschiedlicher Orden dienen dazu, sich vom Weltlichen abzukehren und sich nur auf sein Herz zu konzentrieren. Denn Allah, der Allerhabene, sagt, ich passe nirgendwo hinein, nur in das Herz meines aufrichtigen Dieners. Das heißt, alles, was um uns herum wir sinnlich wahrnehmen, hält uns davon ab, in unsere eigene innere Seite, in unser inneres uns einzukehren und unserer inneren Stimme, der Stimme Gottes, zuzuhören. Und eins der bildhaftesten ist das Drehen, der drehende Derwisch. Denn wenn man sich dreht, das Erste, was vergeht, ist die visuelle Wahrnehmung. Und das ist das, was uns am meisten ablenkt. Der Derwisch des Sufi-Zentrums Rabbania trägt die traditionelle Kopfbedeckung, die Sikke, sowie einen langen weißen und sehr weiten Rock. Zum Gesang des Vorsängers beginnt er sich zu drehen, erst langsam, dann schneller und noch schneller. Alles in der Schöpfung dreht sich, von den größten Geschöpfen, den Planeten, bis zu den kleinsten, den Atomen und den Neutronen, alles dreht sich und auch unser Körper ist in einem Kreislauf. Und wenn der Derwisch sich dreht, dann zeigt er dieses Schöpfungsprinzip. Also die materielle Schöpfung dreht sich. Die Jahreszeiten drehen sich, die Woche dreht sich, auf Montag kommt Dienstag und der Montag kommt wieder. Ne, alles, was vergeht, kommt wieder zurück, denn es ist ein ständiges Kommen und Gehen in dieser Welt. Das ist die Bewegung. Und in dieser Bewegung soll man die Unendlichkeit finden. Deswegen dreht sich der Derwisch auch entgegen des Uhrzeigersinns. Er vergeht nicht, sondern er bewegt sich in die Gegenwart Gottes, wo es keine Vergänglichkeit gibt. Und die Symbolik und auch die Bewegung, die soll dazu helfen, mehr Bewusstsein zu bekommen, aus dem Materiellen in die ursprünglich immaterielle Seite der Schöpfung zu schauen. Was mag in einem tanzenden Derwisch vorgehen? Wie mag er sich fühlen? Man sieht nichts mehr. Es wird zuerst weiß, dann wird es schwarz und dann weiß man gar nicht mehr, was man sieht, wenn man sich dreht. Das nächste sind die Gefühle. Man hat keinen Geschmackssinn, man spürt Kälte und Wärme nicht und man merkt nicht mal, ob man sich selbst dreht oder ob man sich in einem Strudel befindet. Das Einzige, was intakt ist, ist wirklich das Hören. Und das in so einem Ausmaß, dass man wirklich jeden Puls und sogar wie das Blut in einem fließt, fast wahrnehmen kann. Und das sind eben die inneren Klänge, nicht die äußeren. Und so machen es die Derwische. Sie hören die Stimme des Meisters, die für sie natürlich Wegweiser ist zur Stimme Gottes. Und das ist sozusagen dann der dialektische Dreischritt in die Gegenwart Gottes, dass man zunächst einmal aufhört, die Welt zu hören oder wahrzunehmen, sich auf den Wegführer, den Gefährten konzentriert und dann den Gefährten auch loslässt und bei dem Geliebten landet. So sucht die Meditation in der islamischen Tradition Gottes Nähe und Gegenwart. Ständig soll man sie spüren, nicht nur zu den Gebetszeiten oder immer wieder freitags. Was dabei jeweils gesungen wird, ist sehr verschieden. Es hat viel mit Inspiration zu tun. Oftmals hat man einheitliche Melodien, jeder Orden seine eigene Melodie. Je nach kulturellem Hintergrund gibt es dann Variationen. Es kann aber auch je nach Stimmung, Zustand, Weltseele, in der sich die Welt gerade befindet, die Melodie auch ändern. Kann schneller werden, kann lauter werden oder stiller werden. Die Gebetsrufe eines Muezzins, sind sie Gesang? Ja, man muss jetzt Gesang definieren, nicht wahr? Da, wo man den Worten eine Melodie zufügt, die sich wiederholt und die beabsichtigte Höhen und Tiefen hat, nennen wir mal Gesang. Es wird dann nicht einfach platt gesprochen, sondern man gibt einen Charakter hinein. Und dadurch werden Worte zu Liedern. Und der Prophet Mohammed, Friede auf ihn, hat, als es darum ging, wer soll denn zum Gebet rufen, Bilal Habesh, Qaddasallahu sirrahu, dazu auserwählt, ein schwarzer Sklave, der von ihm freigesprochen wurde, aber jemand aus dem untersten Stand, weil er die schönste Stimme hatte. Und so ist es überliefert, der in eurer Gemeinschaft, der die schönste Stimme hat, soll zum Gebet rufen. Feride Funda Genchaslan vom Sufi-Zentrum Rabbania ist auch Kuratorin für die Abteilung der islamischen Mystik im Humboldt-Forum in Berlin. Und sie ist Kunsthistorikerin und Germanistin und stellt faszinierende Verbindungen her, etwa die vom Mystischen hin zu Josef Freiherr von Eichendorff. Ich glaube, Eichendorff hat so schön gesagt, da schwebt ein Lied in all den Dingen, die da schwingen fort und fort. Fängt die Welt an dann zu singen, sprichst du nur das Zauberwort. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert. Vielleicht nicht ganz korrekt, aber soweit. Darum geht es. Wir haben alle ein Lied in uns und das wird ständig von unserer Umgebung beeinflusst. Und ungesunde Sachen machen uns krank, sodass wir immer schöne Namen Gottes, schöne Verse, Hoffnung und Liebe singen, für uns, aber auch für die Welt. Ein anderer deutscher Dichter hatte auch ein Lied in sich. Er fand es nach dem grauenhaften Erlebnis des Ersten Weltkriegs. Wie einen Gang ins Dunkle hatte er diese Jahre empfunden, wie einen Gang in die Unterwelt, in den Hades, in den einst Orpheus gegangen war. Seine Konfrontation mit dem Dunklen der menschlichen Existenz nennt Rainer Maria Rilke ein in sich hineinhören. Es führt zum Licht des Lebens und dieses Licht symbolisiert für ihn der Gesang. Drittes Sonett. Ein Gott vermag's. Wie aber, sag mir, soll ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier? Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier Herzwege steht kein Tempel für Apoll. Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr, nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes. Gesang ist Dasein, für den Gott ein leichtes. Wann aber sind wir? Und wann wendet er an unser Sein die Erde und die Sterne? Dies ist's nicht, Jüngling, dass du liebst, wenn auch die Stimme dann den Mund dir aufstößt. Lerne vergessen, dass du aufsangst. Das verrinnt. In Wahrheit singen ist ein anderer Hauch. Ein Hauch um nichts, ein Wehen im Gott, ein Wind. 55 dieser Sonette an Orpheus schrieb Rainer Maria Rilke, sie erschienen 1922. Letztes Kapitel: Singen, um zu überleben. Die ukrainische Liedersammlerin Marjana Sadowska. Dritter Teil. Marjana Sadowska hatte zu Beginn dieser langen Nacht erzählt, wie sie in der Ukraine gezielt nach Liedern sucht, nach Zeichen der, wie sie es nennt, wunderbaren und tiefen, echten ukrainischen Kultur. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Künstlerin, meiner Freundin, meiner Kollegin gesprochen aus der Ukraine, Sängerin, und sie leitet Gruppen, sie singt mit Frauen, die ihre Männer verloren haben im Krieg, oft junge Frauen, oder die Söhne verloren haben, oder dass Verwandte sind verschollen, also man weiß nicht, wo die sind. Und auf einmal, man merkt, was für Kraft in Lieder, zum Beispiel wie Witwenlieder. Es gibt auch tatsächlich Lieder über Soldaten oder über diese bereiten eigenes Kind zum Krieg. Und man merkt, wie therapeutisch das wirkt, wie viel Kraft das geben kann und Mut, um weiter zu leben. Ein Gesicht, das ist Schrecken, die man jetzt erfährt. Manchmal wünsche ich mir mehr, dass wir tatsächlich diese Kraft in Stimme haben, die kann das Böse aufhalten und stoppen. Wie man sieht, gegen Waffen, Stimme ist zu schwach. Aber ich habe sehr viele Freunde in der Front und Freundinnen, und ich weiß, was für eine Rolle spielt Musik, Gesang und Poesie auch in dieser Situation, wo man ganz nah an Tod auf einmal stehen muss, wo man das gar nicht gewünscht hat und gar nicht dafür geboren ist. Und manchmal, ich muss auch vielleicht, ich weiß nicht, ich wünsche mich, manchmal, wenn ich jetzt Auftritte habe beim Konzerten, ich versuche, adressieren meine Lieder für meine Freunde, Freundinnen, die in die Ukraine gerade sind, und auch, ja, mit denen Kraft zu teilen. Singen macht glücklich, so haben wir diese lange Nacht genannt, und es zeigt sich, das stimmt. Singen hilft immer, vielleicht sogar beim Überleben. Singen macht glücklich. Eine lange Nacht über die Geschichte des Gesangs. Sie hörten eine Sendung von Jürgen König, der auch Regie führte. Es sprachen Winnie Böwe, Christoph Gaukler und der Autor. Technik: Michael Kube. Redaktion: Hans-Dieter Heimendahl. Alle Musiktitel finden Sie auf der Playlist der Langen Nacht. Deutschlandfunk Kultur. I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die wirklich interessante Geschichte der Hausfrau in Deutschland. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.